zum Dark Phantom Pod. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind wieder Alessandro und Vesra. Masche. Oh Vesra, ich bin total aufgeregt. Das ist so geil. Ja. Heute, Leute, ihr Lieben, ich bin total aufgeregt. Heute machen wir mal was. Ihr erlebt eine Premiere, was ganz Einmaliges. Richtig. Ja. Denn heute wird... Nee, das habe ich woanders gemacht. Ja, was machen wir denn? Oh. Heute ist der absolute Hammer, Leute. Also wer mir auf Twitter folgt, der hat das ja leider schon mitgekriegt, weil ich konnte meine Klappe ja nicht halten. Ich war ja so aufgeregt und total voller Freude, dass ich das ja gleich getwittert habe. Und hinterher habe ich mir gedacht, ach scheiße, jetzt ist die ganze Überraschung weg. Genau. Aber die Leute, die offline leben, die haben das jetzt nicht miterlebt. Und ihr könnt euch jetzt freuen, weil heute machen wir jetzt was ganz, ganz toll und was ganz Neues. Wir haben nämlich heute einen Gast. Ja. Ja, und zwar, das ist the one and only Henna. Ist das nicht der Zeitpunkt, wo ich was sagen muss? Ja. Hallo. Du kannst auch schweigen. Ach so, ne, okay. Nachdem ihr die Erwartungen so hochgedreht habt, muss ich ja jetzt irgendwas Lustiges sagen. Spontan gar nichts ein. Er macht nichts. Was ergibt sich denn schon? Aber genau. Ja, enter happy, something random funny here. Der ist uns ein bisschen verloren gegangen, ne, Fesra? Ja. Was? Du bist gerade leise geworden. Ja, in der Tat. Echt? Ja? Okay, das ist, ja, weiß ich auch nicht. Woher denn das jetzt liegt? Red weiter, red nur lauter. Nein, ich sagte, der Henna ist uns ein bisschen verloren gegangen, so zwischendurch. Ja, woran lag es eigentlich? Daran, dass wir nicht mehr offiziell tätig sind. Nee, das lag auch am Henna. Ja, ja, das auch, ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Das ist richtig. Ja, ich bin ja nicht mehr bei der PC Games Hardware, aber freiwillig. Ja, ich hätte ja gerne noch weitergemacht, aber ich musste unbedingt in den Norden zurück, in meine Heimat, und da bin ich jetzt wieder. Aber ich habe natürlich noch Kontakt zu den alten Kollegen. Das ist natürlich nach wie vor eine großartige Zeitschrift von großartigen Leuten. Ja, was gibt's da zu kichern jetzt? Okay, wollte ich auch gerade fragen. Nix. Ich finde das nur schön, wie konditioniert du bist. Das hat mit Konditionierung gar nichts zu tun. Das ist meine ehrliche Meinung. Ja. Ich lese nach wie vor jede Ausgabe. Ja, lerne ich auswendig. So muss das sein. Sehr gut. Nein, aber in den Norden zurück, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich finde den Norden auch toll, auch wenn ich in der Mitte wohne. Mitte? Hm. Mitte. Nee. Mitte, doch Mitte, ist Mitte. Mitte weit Süden, ne? Nö, und ist Mitte. Auch. Mitte, Mitte. Mitte, na, wovon? Na, na, na. Mitte Europas? In Deutschland, wir sind gerade Deutschland. Nordamerika? Es ist nicht Mitte. Also, aber gut, ich bin Geografie. Sechs, wie ich. Also, ich war ja auch überrascht, dass der Harz so weit nördlich ist. Egal. Ja, immer wieder überraschend. Stimmt. Ja. Drei Schritte in die richtige Richtung und schon stehst du vor dem Gebirge. Das geht ganz schnell. Ich so, upsi. Ja, naja, also wir sind total glücklich. Also ihr Lieben, falls es irgendwelche neuen Zuhörer gibt, die jetzt nicht wissen, wer jetzt der Henna ist und warum wir uns jetzt hier total freuen. Den Henna, den haben wir auf der Gamescom letztes Jahr kennengelernt, der ist uns quasi zugelaufen. Nein. Moment mal, so war das aber nicht. Eher umgekehrt. Ja, ihr seid zu mir gelaufen, glaube ich auch. Ja, genau. Nein, wir hatten uns gedacht, wir müssen natürlich mit dieser, die hatten da einen Stand. Großartigen, genau, das wollte ich auch gerade. Danke, Fesra, dass du gerne. Zufliest. Ich wollte auch sagen, wir haben diesen tollen Stand gesehen, PC Games Hardware, und da habe ich gleich zu Fesra gesagt, PC Games Hardware, super Heft, müssen wir sofort ein Interview machen. Ja, und genau. Und dann haben ja die sogenannten Messe-Babes, die da waren, haben dann gesagt, ja, ihr macht da gerade so eine tolle Show, und da gab es ja wieder T-Shirts und so. Nee, Schlüsselanhänger, ne? Was gab's? Oh, Henna? Ja, jede Menge Schlüsselbänder. Das sind die beliebtesten Preise von allen, erstaunlicherweise. Ja. Komisch, ja, kein Mensch hat so viele Schlüssel, trotzdem wollen alle 20.000 Schlüsselbänder haben. Ja, nein, es gab aber auch wertvollere Preise, natürlich. Ich sammle die aber auch zum Beispiel. Ach so. Ich finde Schlüsselbänder toll. Wechselst du dann auch passend zum Outfit? Wenn ich mal einen Schlüsselanhänger, also einen von diesen Schlüsselbändern trage, ja. Ach so, das ist der passend zum Outfit. Also ich sammle die ja, wie gesagt. Okay. Ich habe dann nur so wenige ausgewählte, die ich dann immer passend zum Outfit auswähle und mitnehme. Also es gibt tatsächlich Menschen, die die Dinger ernsthaft benutzen. Das ist mir neu. Ich dachte. Also ich benutze die nur für unsere Ersatzschlüssel, damit die nicht verloren gehen. Ist gar nicht so geil. Ich finde es gut, mal einen Hals hängen haben. Ja. Dann hast du halt in Control. Und dann sind sie nicht in der Hosentasche, nerven nicht, klimpern nicht, stechen nicht. Ja. Ja, na gut. Okay. Erklärt trotzdem nicht die Begeisterung, die die Leute an den Tag legen, wenn man so ein Schlüsselband in die Menge wirft, dass sie sich darum hauen, als wäre es ein Schnitzel oder ein Goldbarren oder so. Aber die nehmen auch leere NC-Soft-Taschen. Ja, genau. Du könntest da eine Plastiktüte reinwerfen. Oh, haben wir. Wir haben Hefte verteilt und die sind ja in Plastik eingeschweißt. Und als wir keine Hefte mehr hatten, habe ich dann diese Plastikfolie in die Menge geworfen. Und der Reflex greift sofort und die Leute greifen danach. Ja, mehrere Hände schnappen danach. Nur weil es irgendwas gratis ist. Ist völlig egal, was es ist. Offenbar. Genau. Kannst ja mal deine Rechnung das nächste Mal in die Menge werfen, Steuererklärung, was auch immer. Das geht mit allem. Atommüll kann man ziemlich günstig so loswerden. Wir brauchen Gorleben gar nicht, wir brauchen nur die nächste Gamescom in die Menge werfen. Ja, stimmt. Den würde dann auch endlich diese Typen Sinn machen, die mit diesen ganzen Mullbinden im Gesicht rumlaufen. Ja, richtig. Ja. Passend zu Fallout 4 dann oder so. Ja, genau. Der Look. Hier kriegen sie den Look zum Fallout 4. Das wär's doch eigentlich. Ja. Einfach auf die Gamescom kommen und warten, bis an irgendeinem Stand irgendwas verteilt wird. Ja, cool. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, und da haben wir halt Hannah kennengelernt. Er war so freundlich, da mal ein Interview mit uns zu machen. Und wir haben uns gleich in Hannah verliebt, ne, Fesra? Ja, war großartig. Es war großartig. Und seitdem ist er uns eigentlich irgendwie nicht mehr so richtig losgeworden. Genau. Weil er auch noch angeboten hat, wieder besseren Wissens oder so. Ja. Ja, nee, einfach Bescheid sagen, wir machen gerne nochmal Interview. Was wir dann ja auch dankend angenommen haben. Ja, dann bin ich heimlich umgezogen, weil ich dachte, ihr findet mich dann nicht wieder. Bis mir aufging, oh, die kennen mich ja nur übers Internet. Ist scheißegal, wo ich wohne. Ja, hat nicht geklappt. Ärgerlich. Ich glaube so, und jetzt hast du uns an der Backe und ja, da sind wir wieder. Ja, ist schon in Ordnung. Ja, das denke ich auch. Ja, und weil das halt eben so schön ist mit Henna und das so viel Spaß macht, haben wir gesagt, den laden wir uns in den Abschaltimpuls ein. Und weil er ja unser erster Gast ist, da sind wir ja ganz, ganz freundlich und der durfte sich was wünschen. Ja, genau. Ein Thema darf ich mir wünschen, genau. Und kann ich das noch ändern? Kann ich den Wunsch noch ändern? Das ist dein Wunsch, ändere, was du magst. Ja, ändere, was du magst. Das ist ja eh konzeptlos. Du darfst. Ja, ich vermisse das ja, mit den Kollegen aus der Redaktion über Grafiktreiber zu diskutieren, stundenlang. Deswegen dachte ich, wir reden jetzt mal 3 Stunden über den neuesten NVIDIA GeForce-Treiber. Okay. Ist gut, weil, was man vielleicht noch erwähnen könnte, dass Ellie und ich beide vor einem Mac sitzen. Auch der braucht GeForce-Treiber ab und zu mal. Nicht mit einem Intel-Grafikchip drin. Kann nicht schaden. Einfach trotzdem installieren. Vielleicht wird er schneller dadurch. Ja. Nein. Wie man das Theorie ist, wenn man es trotzdem macht oder so. Ja, genau. So ähnlich. Ja. Nein, wir können auch hier ein Live-Experiment machen, oder? Nur zu, wenn ihr dann plötzlich weg seid, weiß ich, woran es liegt. Ja. Genau. Meine Self-Destruct Sequence initiated. Wir können auch bei meinem ursprünglich angemeldeten Wunsch bleiben und 5 Stunden übers Grillen sprechen. Das ist auch ein wunderschönes Thema. Ja. Grillen ist ein tolles Thema. Ja. Geht so. Aber gut. Wobei du, genau, wollte ich gerade sagen, wobei du da bei mir eher an der richtigen Adresse bist als bei Eddie. Ja, aber das ist so ein Männerthema, ne? Also Grillen. Ja, es ist schon recht männlich. Ein Tier jagen und töten und aufs Feuer schmeißen und dann vom Knochen alles abnagen. Das ist recht naturverbunden und maskulin. Aber man kann das ja auch anders machen. Man kann das ja recht gepflegt machen. Es gibt ja sogar Menschen, die da Gemüse auf den Grill legen. Vielleicht gibt's versehentlich. So ganz erklären kann ich mir das nicht. Auch Früchtespieße. Ja. Gottes Willen. Und es gibt Weltmeisterschaften. Das finde ich ja auch sehr großartig. Ja. Es ist ja auch eine Weltkunst. Ich muss ja sagen, als mein Mann und ich damals zusammengezogen sind, als das noch nicht mein Mann war, sondern nur mein Freund, da war die erste Anschaffung, die wir gemacht haben, eigentlich ohne, dass ich so richtig das gemerkt habe, ohne dass ich ja gesagt habe, war ein Grill. Ja, zu Recht. Wir standen an der Kasse und ich meinte zu ihm, was ist das denn? Und er meinte zu mir, ein Grill. Und ich meinte so, nee, du kaufst jetzt keinen Grill. Und er so, doch. Und ich so, nein, doch. Und da waren wir schon dran und schon war der Grill gekauft, ja. Ja, wunderbar. Das ist alles, was man braucht zum Überleben. Ein Speer, ein Grill und ein bisschen Kohle vielleicht. Ja. Und noch nicht mal Kohle brauchst du nur noch eine Axt und dann hast du Holz. Stimmt. Genau. Ja. Ja. Hui, ja. Also quasi eigentlich der Baba so noch aus Diablo, ne? Was? Mit Axt? Ich kann nicht folgen. Ach, ich bin jetzt gerade wieder natürlich bei Games und so und was man alles für Waffen als Krieger in die Hand nehmen kann. Ja, habe ich mir schon gedacht. Diablo ist mir durchaus ein Begriff, aber ich habe es wirklich gespielt, muss ich gestehen. Ja. Ja, also Grill, ich kann auch sagen, warum ich so eine Aversion gegen Grillen habe, ne? Na, erzähl. Das Grillen verbinde ich immer, also aus meiner Jugendzeit, Teenagerzeit, wie auch immer lang es her, im Prinzip eigentlich nur mit miesem Fleisch, das entweder A, verbrannt ist oder B, nicht ganz durch. Und das wird natürlich alles übertüncht mit ja, so einem miesen, billigen Ketchup. Billiger Ketchup. Oder mit so einer Marinade. So. Und das war und dann sitzt du da und hast dir dieses fiese Stück Fleisch vor dir auf deinem Plastikteller und von oben seilt sich dann irgend so eine Spinne ab oder so ein anderes Getier. Was? Das war nicht was? Meins. Ja, ist ja draußen in der Natur. Das ist wahr. Aber und, das ja. kannst du jetzt der Profession des Grillens nicht ankreiden, dass da irgendjemand in deiner Kindheit das nicht richtig drauf hatte mit dem Fleischgarn. Und dass da Spinnen rumliefen ja. und sich auf deinen Teller ja, abseilten. Also das kann dir bei einem Buffet auch passieren. Ja. Oder im Restaurant oder so. Das dient ja nicht zwangsläufig am Grillen. Aber wenn man das richtig macht, ist das dann trotzdem nichts für dich? Doch, also mein Mann, der kann super grillen und der hat jetzt auch mittlerweile herausgefunden, wie man das schafft, mich davon zu überzeugen, dass ich also auch Gemüse spieße oder auch Fleisch esse ich auch, aber nicht Fleisch am Knochen, wie er irgendwie sehr leidvoll erfahren durfte. Wie gesagt, da hatten wir ja dann ja gerade unseren Grill, wir waren noch nicht so lange zusammen und dann kam er irgendwann freudestrahlend nach Hause und hatte irgendwie 1 Kilo Chicken Wings gekauft für uns. Ja. Und dann hat er die gegrillt und ich saß dann schon so da und ich wollte ihm auch nicht gleich sagen, das esse ich nicht. Hast lieber gewartet, bis es fertig war und hast dann gesagt, das esse ich nicht. Genau. Dann habe ich so ein bisschen einmal an so einem Chicken Wings rumgeknabbert und ich esse halt kein Fleisch am Knochen. Das finde ich irgendwie eklig. Da muss ich dir recht geben, ja. Das ist echt eklig. Und dann hat mein Mann festgestellt, dass ich das eklig finde und saß da mit einem Kilo Chicken Wings. Hat er auch alleine geschafft. Ja, ging so. Es ging ein bisschen schwer rein zum Schluss, glaube ich. Und ich habe unglücklich geguckt. Ja. Ich mag auch kein Fleisch am Knochen, also so abnagen und so weiter. Ich kenne da, ja. kenn da Leute, die lieben das, die Spare Ribs, da schmeißen ja. die sich dafür vor irgendwelche Waffen oder so, keine Ahnung. Und ich esse alles. Ich habe beim Bekannten gab es mal Spanferkel, so ein richtig dickes Ding. Ja. Und ich habe das mit Messer und Gabel gegessen und habe das schön alles feinsäuberlich absiziert. Ja. Ja, so würde ich das auch. War aber der Knaller auf der ganzen Party, weil sich alle amüsiert haben darüber, dass ich das Vieh nicht einfach abgenagt habe, sondern damit Messer und Gabel rumhantiert habe. Das kenne ich, ja. Aber da darf man keine Scham aufkommen lassen oder so. Nö, da muss man bin dazu ich stehen. Hart im Leben. Ich stehe auch dazu, dass ich Spaghetti schneide zum Beispiel. Jetzt habe ich es auch mal öffentlich gesagt. Bin ich auch immer komisch angeguckt. Aber es ist einfach viel appetitlicher. Aber sehe ich das jetzt richtig? Wir sind alle keine Fleisch am Knochentypen, alle so Filet-Typen? Absolut, ja. Und ja. Aber es muss nicht nur Filet sein. Es gibt ja, wo wir beim Grillen sind, eine fantastische menschliche Errungenschaft. Und das ist die Grillwurst. Und Grillwurst, also Großartig, das ist ein Fleisch-Best-of im Grunde, denn man diesen ganzen Siff, den man nicht will, Knochen und Knorpel und Blutgefäße und Sehnen und undefinierbarer Glibber. Alles durchgemahlen, genau, dann alles in die Wurst reingepackt. Du siehst davon nichts mehr, du schmeckst davon nichts mehr, es knobst nichts davon im Mund rum, du musst nichts wegwerfen, es ist nur der pure Genuss mit Filet zart und leicht zugänglich, leicht zu schneiden, sogar mit der Hand zu essen. Fantastisch und billig, ja, und so lecker, großartig. Also, ich muss unbedingt gleich ein paar Bratwürste machen. Es ist eigentlich total schade, dass wir uns gerade nicht sehen können, weil mein Gesicht ist sowas von entsetzt. Schlauchsteak. Ja, super. Nee, also Wurst esse ich ja fast, also gar nicht, nur wenn es irgendwie gar nichts mehr anderes gibt oder auch dann eigentlich ganz schwer. Hat aber auch was damit zu tun, dass ich durchaus beruflich eine Zeit lang mal mit Fleischern zu tun hatte und ich wer jemals in einer Fleischwerkstatt war, wer jemals in einen Kutter geguckt hat, wer jemals gesehen hat, wie das Blut da reingeschüttet wird, keine ja. Wurst. Das sind Dinge, und dieser die süßliche Geruch in so einer Fleischerei, dieser Geruch nach Blut, den kriegst du nicht los. Mein Großonkel ist Metzgermeister. Ja. Und bei dem durfte ich dann auch immer mal so ein bisschen durch die Gegend gucken. Aber da habe ich dann auch recht früh den Genuss an Wurst, also an Grillwurst verloren. Ist irgendwie nicht so meins. Das ist super, wenn die räuchern. Das ist ganz, ganz toll. Aber wenn, sobald es mit dem Kutter geht und so, ich meine, auch wenn die noch Sachen schneiden und sowas, das ist auch alles noch okay. Fand ich so, aber das, also nachdem mir mal freudestrahlend erzählt wurde, wie so eine Wurst gemacht hat, und ich musste mir das irgendwie auch so gezwungenermaßen angucken und dabei lächeln, das war schwierig. Ja, da ist Unwissenheit. Bist du denn auch so diese Schnecken, Henna, diese Grillschnecken? Ist was auch dein ja Ding? Im Prinzip nichts anderes als eine Wurst ist, die man aus irgendeinem Grunde aufgedreht hat. Ich finde, die sind total weiblich. Ja, inwiefern? Ich weiß nicht, so Schnecke, so niedlich aufgedreht und so. Die sind natürlich schwerer zugänglich. Also schwieriger zu zerschneiden. Außerdem, der Mann sieht ja gerne, wie viel er vertilgt, um das stolz weiter erzählen zu können. Da ich habe gestern 1,30 Meter Bratwurst geschafft oder so. Bei dieser Schnecke siehst du das ja nicht mehr. Ach so, ja. Das ist nicht so. Ja, das ist, genau. Und du schaffst auch nur eine dann davon, das ist ja erbärmlich. Du kannst ja niemandem erzählen dann am nächsten Tag. Nee. Ja, genau. Was hast du denn gegessen? Eine Wurstschnecke. Da wirst du am Stammtisch so ein bisschen ausgelacht, glaube ich. Ja. Stammtische, gibt es das heute noch? Geht da irgendjemand von uns hin? Nee. Virtuell. Ja, ich glaube sowas. Virtuelle Stammtisch. Das hat sich ins Internet verlagert, dieser Brauch, glaube ich. Hier, da hat so ein Stammforum. Ja. Und da wird Twitter. Genau. Oder Twitter, ja. Richtig. Ja. Wobei ich mit meinem Nachbarn seit neuester Zeit immer mal zwischendurch auf ein Feierabendbierchen gehe. Was aber ja nicht der richtige Stammtisch ist. Nee. Kommt drauf an. Das ist ja so eine Bromance, wie das heutzutage heißt. Was für ein eine Wort? Eine Bromance, das ist eine kreative Wortschöpfung, ich kriege gleich die Krise, aus Romanze, Romance und Bro. Aber Brother. Moment mal, was hat denn die Romanze da Bro. Jetzt zu suchen? Nein, ja, Liebe zwischen Männern. Ja, aber nicht auf, also platonisch. Ja, natürlich platonisch. Halt der beste Freund und so. Was ja auch nicht platonisch ist, also eine platonische Beziehung ist ja eine Liebesbeziehung. Nach wie vor, nur ohne den körperlichen Aspekt. Aber das meint ja auch nicht. Ihr meint eine freundschaftlich, brüderliche, kameradschaftliche. Genau. Genau die. Die ja schon sehr an der Grenze zu einer platonischen Freundschaft ist. Unter Umständen. Ja, interessant, was für andere Themen wir jetzt mittlerweile das gefunden ist haben. Immer so. Von der Bratwurstschnecke auf die platonische Beziehung finde ich okay. Mit der Bratwurstschnecke bin ich noch nicht so ganz durch. bitte, komm. Ein bisschen Bratwurstschnecke hin, alles gut, wir kommen wieder zurück. Du darfst hier machen, was du willst. Also, ich muss nochmal auf die Bratwurstlänge zurückkommen. Die Länge ist für Männer immer wichtig. Ja, das meinte ich jetzt gar nicht. Aber du hast auch recht, ja. Aber so eine Halbmeter Bratwurst, die gibt es ja an jedem zweiten Würstchenstand. Aber es gibt nur ganz wenige ausgesuchte Bratwurstbuden, an denen es den ganzen Meter gibt. Und ich habe die bislang noch nirgendwo gesehen. Da war ein Freund von mir in Braunschweig, der hat so eine Meterbratwurst gegessen. Und das war ein echtes Happening. Da hat sich eine kleine Menschentraube um ihn gebildet. Und weil das so offenbar nur alle paar Wochen mal vorkommt, dass ihr da so ein Teil bestellt. Also ein Meter in der Länge, nicht irgendwie aufgerollt oder sowas, in einem Baguette, das auch ein Meter lang ist logischerweise, mit einer ein Meter langen Ketchup- und Senfspur drauf. Ein Traum. Also das ist ja eins meiner Lebensziele. Nichts mit Haus bauen und Baumpflanzen und Kindzeugen. Eine Meter Bratwurst essen. Unbedingt, den Meter Bratwurst und dann sterben. Ja. Das wäre so schön. Ja. Er hat es nicht geschafft. Aber du musst hier nur nach Braunschweig dann. Ja, ich hoffe, dass gibt's es auch andersrum gibt. In Frankfurt vielleicht, ja, irgendwo hier in der Nähe, vielleicht im Norden. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Und wie gesagt, er hat es nicht geschafft, er hat 10 Meter übrig gelassen. Und mein Ziel ist natürlich, die hat dass sich vermehrt. Dieses, diese Wurst zu besiegen. Das kann ja nicht angehen. Die Menschen, die Krone aber das der ist doch total blöd. Du fängst denn da an mit deinem Meter und nach 50 Zentimetern ist doch hinten alles schon kalt. Das macht nichts. Das ist, glaube kommt drauf an, wie schnell du isst. Ja, einmal das, ganz recht. Ja, okay. Einmal das. Und du unterschätzt, glaube ich, die Geschwindigkeit, mit der man so eine Wurst essen kann. Und zweitens ist das völlig egal. Kalte Wurst schmeckt auch hervorragend. Ja, Fleisch, Hauptsache Fleisch. Hm? Genau, Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Ja. Ja. Aber jetzt habe ich auch alles über Bratwurst gesagt. Nee. Also nein, also du kannst gerne noch. Also das Grillen, ich muss ja echt gestehen, ich grill auch gar nicht gerne, aber ich lasse mich gern begrillen. Ich kann überhaupt nicht richtig grillen. Ich auch nicht. Feuer anmachen, das dauert immer 2 Stunden, alle hassen mich dann und nee, dann lasse ich das lieber andere machen. Echt? Ja. Genau. Dann müsst ihr euch mal von meinem Mann begrillen lassen, der kann das total super. Ja, immer gerne. Ja, der hat das voll drauf. Ich bin mehr der Konsument. Genau. Das ist ja, das wird hier ja richtig zelebriert. Wir haben ja, dann wurde irgendwann, das war ja auch der absolute Knaller. Ein Grill kaufen, das ist ja so ähnlich wie wenn Männer ein Auto kaufen, habe ich festgestellt. Viel wichtiger. Du isst ja davon. Ja. Richtig. Und dann wurde so ein Weber-Grill gekauft und da war gerade ein anderer Kunde in dem Laden, der auch einen Weber-Grill besitzt. Und der unterhielt sich dann mit meinem Mann und mit dem Verkäufer. Und dieses Männergespräch, das war einfach. Das war der Traum, ja. Das war super. Ich war total sauer, weil wir hatten das budgetmäßig nicht eingeplant, das Geld. Und ich bin dann aus Frust, habe ich mir ein paar Schuhe gekauft. Natürlich, was auch sonst. Ja. Ja. Aber ihr Frauen findet ja immer einen Grund, Schuhe zu kaufen. Frust, aber auch Freude über irgendwas oder Langeweile. Also im Grunde immer. Wobei ich es immer ganz großartig finde, dass Annie mir immer ihre Schuhe zur Abnahme fotografiert. Ja. Und bei den letzten, da fandst du den Absatz nicht schön. Das ist aber super. Die sind hammerhoch. Die sind, weißt du, echt, ich glaube, die sind 15 Zentimeter. Ja, ich fand ihn einfach nur ein bisschen zu eckig. Also zu groß, zu breit, zu dick. Ja. Nee, ich schicke immer Bilder von meinen Schuhen, dem Fässer. Wenn er die ablehnt, dann gibst du sie zurück. Nö. Ach so. Das nicht, aber dann weiß sie, ja, wenn wir mal wieder irgendwo essen gehen und dabei einen Abschaltimpuls aufnehmen, dass sie die nicht anziehen darf. Ja. Genau. Ja, aber das war, und seitdem haben wir diesen tollen Grill und mein Mann, der macht ja richtig, also da wird ja auch die richtige Holzkohle gekauft, das ist richtig ein Happening und dann werden ja immer so Buchenholzstücke damit reingetan. Und er plündert dann auch immer zum Schluss noch unser Kräuterbeet, das dann irgendwie Rosmarin und so. Und dann wird gegrillt. Zum Anfeuern oder zum Würzen? Nee, nicht zum Anfeuern, nachher denn für den Rauch, ne? Aha. Also wenn das Fleisch drauf liegt. Ach so. Und dann wird gegrillt. Also das finde ich ja am lästigsten am Grillen, ne? Den Rauch, also die Rauchentwicklung. Also am nächsten Tag riechst du wie ein Spanferkel. Unter der Dusche, da kommt das alles nochmal hoch und die Klamotten kannst du auch alle wegwerfen. Du kannst alles hinsetzen. Genau, die kannst du am besten vergräbst du sie 20 Meter tief im Wald, weil ist nicht gut. Das ist wahr. Deswegen lasse ich ja eben auch lieber andere grillen, die stehen dann im Rauch. Genau. Und weil du auch nicht zu nah rangehen darfst. Das ist auch nicht. Zu warm. Nicht gut. Ja, auch schweineheiß, ja, richtig. Ja. Das kommt bei diesen Temperaturen. Ja. Und dann bist du, wenn du am Grill stehst, auch immer schuld an allem, wenn das nicht durch ist und wenn das zu lange dauert. Natürlich. Und wenn das Feuer ausgeht. Genau. Oder alle geben kluge Tipps, ja, mit Bier ablöschen, auf keinen Fall mit Bier ablöschen und keiner ist sich einig und man kriegt immer als letztes was ab und nee, furchtbar, also lieber andere grillen lassen, das ist viel besser. Dann da auch noch die großartig böse Frage, ja, Briketts oder dann doch lieber Holzkohle? Ja, oder doch ein Elektrogrill vielleicht? Oder doch ein Elektrogrill? Elektrogrill geht doch gar nicht, oder? Das ist doch so ein Warmduscher-Geschichte. Da stehe ich zu. Ich dusche auch warm. Ja, gut. Ich auch. Ja, ich dusche sogar heiß. Ehrlich? Ja, Fesra, das wissen wir auch. Siehst du? Siehst du? Ja. Und ich habe einen Tischgrill auf meinem Balkon. Ah, fantastisch. Tischgrill, auch eine große Errungenschaft. Ja, genau. Tischgrill. Das ist doch super. Ja, finde ich auch. Geht ein bisschen wenig drauf, aber wenn man alleine ist, dann, ja. Ja, du. Meine Frau isst so wenig. Dann machst du Frau-Kind, ja, einfach mal so zwei Würstchen drauf. Dann sind die satt und den Rest kannst du dann mit dir belegen. Ja, also mit dir. Ja, Moment mal. Also mit Fleisch für dich natürlich. Ja. Entschuldigung. Ja, schön. Ja, sowas ist so Grillfleisch. Nicht unbedingt der Prozess des Grillens, aber Grillfleisch ist tatsächlich das Beste am Sommer, muss ich sagen. Besser als die Sonne, die mag ja im Grunde kein Mensch leiden. Das nervige Ding da oben blendet und man sieht nichts auf dem Monitor, alles ist super heiß. Richtig. Und man kann seine Klamotten nicht anziehen, die man gerne anziehen würde, weil es zu warm ist. Die Bahn fährt nicht. Die Bahn hat Probleme, ja, alles geht kaputt, alles. Ja, nee, schlimm. Schrecklich. Ja, schlimm, dass wir im 21. Jahrhundert leben und noch sowas wie Wetter haben und dass wir uns anpassen müssen, ist erbärmlich. Genau. Aber das Grillen hilft mir, darüber hinwegzukommen. Ja. Sonne, so steinzeitmäßig. Ja. Das geht eigentlich gar nicht. Ja. Aber wenn wir eigentlich das in Second Life machen würden, hätten wir das Problem gar nicht. Wieso? Ich muss gestehen, ich war noch nie in Second Life. Ich auch nicht. Ja gut, dann gehen wir halt irgendwo hin, dann können wir das ja selber bestimmen, ob wir da sind, wo dann halt Sonne sind, also ohne Probleme. Jetzt ist ja schwer wegzufahren, wo es regnet ist. Müsste ich jetzt irgendwie rüberfahren nach Großbritannien oder so. Regen ist auch nicht so wirklich viel schöner. Nein. Nee, also ich bin ja so ein Fan von so 17 Grad oder so. Genau. Es dürfen auch milde, 20 sein. Mildes beginnendes Frühlingswetter. Ja. Mhm. Das ist großartig. Oder Herbst ist auch schön. Ist mir zu bunt. Also, ja, das wäre nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall Frühling, denn da gibt es weniger Insekten und die braucht ja auch kein Mensch. Richtig. Nee, die braucht auch keiner, das stimmt. Dann letztens bei mir auf im der Sommer Arbeit. Ist auch immer dieses Heuschnupfen-Thema, das finde ich auch nicht schön. Das auch noch, ja. Kommt erschwerend hinzu. Ich stand letztens auf der Arbeit und habe gesagt, können wir bitte wieder endlich Winter haben? Da wurde ich von 90% der Belegschaft erstmal kritisch angeschaut. Mhm. Ja, ich stehe dazu. Ich mag den Winter. Ja. Grenz. Genau. Es geht so. Ich dachte, eigentlich bist du ein Dweiner-Anhänger. Was Frühling wäre, was auch okay ist. Wie ich ja bereits erwähnt habe. Ja, ich bin da so eine Mischform. Also Winter ist aber auch anstrengend. Da muss man sich auch anpassen und 40 Minuten anziehen, bevor man rausgeht. Und, ja, das ist der Nachteil. Das ist jetzt ein Vorteil, dass du auf einmal so wahnsinnig schnell fertig bist. Weil du irgendwie nur zwei Teile anhast oder so. Ja, aber im Winter ist von daher vorteilhaft, weil du kannst immer noch was anziehen. Ja? Es gibt kein kaltes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Aber im Sommer irgendwann stehst du nackt auf der Straße und dann geht's auch nicht weiter. Das stimmt. Das ist nicht gut. Das ist richtig, das machen mehrere Leute so momentan, ja. Richtig. Und bei allen, ausnahmslos allen, könnte ich sehr, sehr gut darauf verzichten, dass sie das tun. Ja. Ja, apropos Klamotte. Habt ihr denn auch mal jemanden gehabt, der so eine peinliche Grillschürze umhat? Mit so einem peinlichen Spruch drauf? Hier grillt der Chef oder. Ja, ja. Kiss the Chef. First kill it, then grill it. Genau, den finde ich persönlich ganz, ganz, ganz hübsch. Ich auch. Du hast eine ganze Kollektion oder wie kann ich das jetzt verstehen? Ich hab sowas gar nicht. Ich besitze überhaupt keine Schürze. Böse Zungen behaupten, Männer grillen nicht mit Schürze oder Männer haben keine Schürze. Ach so. Mhm. Und die Männer, die Schürzen haben, das sind so Pantoffelhelden oder was? Nein, das sind professionelle Köche und die haben keine mit Latz. Nee, die haben diese weiße Koch- und Schürze halt, die lange. Ja, nicht zwangsläufig weiß, aber ja. Oder sie haben gleich ihre entsprechende Dienstkleidung an. Oder so. Ja, nee. Ja. Eine Schürze. Nee. Nee. Braucht man nur, wenn man gut selber was zubereiten will und wenn man sich bekochen und begrillen lässt. Braucht man ein Lätzchen vielleicht. Aber keine Schürze. Was ganz schön ist, diese Plastiklätzchen mit Auffangbehälter. Ja, hochgradig praktisch. Ja, genau. Ja. Da kann dir das halbe Schnitzel aus dem Mundwinkel fallen, du kannst es danach immer noch essen. Ja. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Wie steht ihr zu Folienkartoffeln? Kartoffeln lenken vom Fleisch ab. Genau, Fleisch ist mein Gemüse. Deswegen und Kartoffeln, auch meine ich mag Beilage generell keine. Genau, ich mag Kartoffeln generell nicht so sehr. Also wegen mir hätte der liebe Gott die Kartoffeln nicht erfinden müssen. Aber ja, doch, wenn viel Quark dabei ist mit Schnittlauch, ist es annehmbar. Schmeckt am besten, wenn man es kurz vor Verzehr durch einen Schnitzel ersetzt. Oder so. Aber Kartoffeln, also auf die Kartoffel bitte nichts sagen, denn ich habe gehört, wenn man die frittiert, großartig. Da ist es, ja, genau. Ja, dann ist sie tatsächlich, man kann sie auch zu was gebrauchen. Man kann sie auch anbraten in Scheiben. Ja. Mit ein wenig Zwiebeln und Speck. Auch das? Und das ist auch sehr, sehr, sehr lecker. Ja, oder zermanschen und das Ergebnis frittieren. Oder wie werden Kroketten gemacht? Keine Ahnung. Ja, so ähnlich, ne? Das ist doch irgendwie Kartoffelpulver. Genau. Ja, irgendwie so. Hat mit dem Original wenig zu tun. Auch gerne roh geraspelt und dann angebraten. Auch sehr lecker. Ja. Nur in der Urform halt nicht zu gebrauchen. Richtig. Kann man mit nach schlechten Menschen werfen, aber sonst eigentlich ja, komplett überflüssig. Bis der Mensch die Fritteuse erfand. Ja, Gott sei Dank. Ja, so. Gibt es schon so USB-Fritteusen eigentlich? Wird schwierig. Mit USB-Anschluss? USB schafft 5 Volt und 500 Milliampere, glaube ich. Genau, da wird es ein wenig schwer. Ja. So auf 700 Grad vorheizen wird ein bisschen schwer. Der Hit scheint ja jetzt irgendwie diese USB-Ventilatoren zu sein, die man sich anschließen kann, diese Mini-Dinger. Die aber auch nicht viel, ultra viel bringen, weil... Nee, das ist ja mehr was fürs Selbstbelügen. Ja. Ein zarter Hauch kommt an. Aber man kann ja einen aktiven USB-Hub nehmen und 3 bis 4 von diesen Dingern anschließen. In Reihe schalten. Ja, genau. Das geht dann schon, das bringt ein bisschen was. Ja, so eine Batterie von Ventilatoren schön im Halbkreis um den Arbeitsplatz aufgestellt. Ja. Ja, mal. Oh. Wie ist das eigentlich? Muss man sein eigenes Grillbesteck dabei haben als echter Welt-Grillmaster? Festra und ich sind ja keine Grillmaster. Ja, aber ihr kennt ja sicherlich, also ne, das wären ja quasi die coolen Grillenden. Ja, wie macht denn dein Mann das? Genau. Nee, der macht das nicht. Aber er ist, glaube ich, auch ein bisschen traurig. Was? Würde er sich wünschen. Ich glaube, das ist so ein geheimer Wunsch. Ja, so eigenes Grillbesteck. Genau. Der Hochzeitstag steht ja irgendwann bestimmt an. Der steht jetzt demnächst an, richtig. Aber da machen wir schon was anderes. Da gibt es jetzt kein Grillbesteck. Siehst du, da gibt es wieder was, wo ich auch was von habe. Das wäre jetzt bei Grillbesteck nicht so. Ja, warum? Es gab ja eben gerade erst eine Pläse, die er ja auch nur meinetwegen Airquotes gekauft hat. Und wer benutzt die? Ja, das ist er. Er natürlich, aber das war halt so ähnlich, wie wenn ich mit irgendwelchen Sachen ankomme, er kam an und hielt mir das Teilchen hin und meinte so, guck mal, habe ich für dich gekauft. Und ich so, was? Ich will die gar nicht. Oh, schade. Jetzt haben wir sie leider. Dann benutze ich sie halt. Das ist ja clever. Ja, es ist immer viel einfacher, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Ja, das gibt's bei uns ja gar nicht, mit dem Erlaubnis. Ja, deswegen kam ich nach Hause mit einem iPad und sagte, Schatz, tut mir leid, aber das war, ja, musste ich kaufen. Ja, ich lasse ja kaufen. Ja, gut, nicht jeder... Nicht jeder hat einen Administrator, der einem hörig ist. Ja, das stimmt. So ist das. Ja. Also für diejenigen Zuhörer von uns, ihr Lieben, also die dann irgendwann mal ins Arbeitsleben geht, ja, es ist ganz wichtig, sich immer mit der EDV-Administration richtig gut zu stellen. Ja, Es gibt zwei wichtige Abteilungen, das ist die Finanzbuchhaltung und die EDV-Administration. Da muss man sich einschleimen. Ja, ja, der eigene Chef vielleicht auch. Ja, gut. Der ist nicht so wichtig wie die EDV. Genau. Ja, richtig. Da, das muss man machen. Die muss man sich irgendwie hörig machen und das kann man in verschiedenen Methoden machen. Scham hilft eigentlich immer total super und Schuhe auch. Schuhe? Ja. Oder auch einfach mal das tun, was sie einem sagen. Ist auch immer ganz hilfreich. Ja, so macht man sich beliebt. Das, damit fällt man auch auf, denn das machen die wenigsten. Eben. Ja. Ja. Genau. Und bevor man fragt, ruhig mal googeln. Kann man mal machen. Ja. Ja, stimmt. Würde viele Probleme dieser Welt lösen, wenn mehr Leute das beherzigen würden. In der Tat. Manchmal hilft auch einfach nur, den Stecker ans Stromnetz zu bringen. Auch das? Ja. Das. Kann einem auch beim Grillen weiterhelfen? Wann muss ich das Fleisch jetzt wenden? Anstatt, dass du 10-mal dumm nachfragst, ja, einfach mal schnell eine Google-Anfrage starten. 30 Sekunden später hast du das Ergebnis. Genau. Und ja, das Fleisch. Ja, das ist schön. Das geht ja jetzt alles per Spracheingabe bei Google. Geht auch, ja. Braucht man jetzt also gar nicht mehr in etwas zu tun. So ist es sehr angenehm. Genau. Kannst was man auch noch Grillen machen könnte, machen. Das wäre doch mal eine Idee. So ein Grilltester, ja, der anhand des Brutzelgeräusches dir sagt, ob das Steak, Wurst, was auch immer, gut genug ist. Gibt's bestimmt oder gut eine App ist. Für schon, mit Sicherheit. Soll ich mal googeln? Nein. Ja, guck gleich mal im App Store, ob es da nicht irgendwas Geeko Mountain also, Grillen, ob es da nicht Grillmaster Pro gibt oder also so. Also es gibt einen virtuellen Grill, soweit ich weiß schon. Ja, einen virtuellen Grill, aber der bringt ja nichts, sozusagen. Nee, bringt nichts. Bei Diät oder so, besser als nichts. Ja, ja, gut. Aber Diät habe ich lange aufgegeben. Ja? Wieso? An Diät zu glauben. Ja, ich werde immer dicker. Weißt, ja, da besteht vielleicht ein Zusammenhang. Aber ja, ne? Ja, hört sich so an. Ich hab gesagt, ich mache jetzt mal Diät. Habe ich angefangen und bin trotzdem dicker geworden. Seitdem glaube ich nicht mehr an... ne? Diät ist ja nicht gleich Diät. Welche hast du denn versucht? Also die ich fresse einfach alles und so viel ich will und mal gucken, vielleicht nehme ich ja ab, Diät oder was? Nee, ich habe die Diät, ich versuche mal mich gesund zu ernähren in kleinen Dosen zu annehmbaren Zeiten. Aha. Das klingt eigentlich vielversprechend, ja. Ja, nur also, leider... Hab ich ganz super hilft, ist ja immer dieses Sportthema. Nee, komm. Ja eben. Ist aber, ich meine, also, ich weiß, ich bin ja auch kein Fan. Aber. Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Also alles hat Grenzen. Dann isst man lieber mal gar nichts, als Sport zu treiben. Das klappt hervorragend. Einfach weniger essen. Und guckt sich dann das virtuelle Grillen-App an, okay. Ja. Es gibt Grillen. Für 79 Cent, wo man dann selber virtuell grillen kann. Ja. Was ja aber nicht das ist, was wir wollen. Da ist noch was Vielversprechendes. Nee, okay, vergiss es. Grillrezepte haben wir dann noch und Rezepte so. Dönergrill, auch ganz schön. Oh. Grilltyp-Test. Dieser Grilltyp-Test. Dieser Test verrät dir, welcher Grilltyp du bist. Oh, gleich runterladen. Wie viel kostet das? Gratis, machen. Gratis. Ja, lad runter, komm. Vom Grillsportverein. Wollen wir das mal machen? Da sind 20 Fragen mit je 6 Antworten. Und daran wird analysiert, welcher Grilltyp du bist. Und das wollen wir jetzt mal live im Abschaltimpuls machen. Natürlich. Natürlich. Ja, natürlich, klar. Das will doch jeder wissen. Wer macht den Test? Auf jeden Fall. Das ja, Fesra lädt jetzt das App und die App. Oh Gott. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass es die App heißt. Die Applikation. Ja, ist aber nicht so falsch. Wenn wir das Wort in unserer Sprache zulassen, dann mit die, ja, dann feminin. Ja, also Fesra lädt. Das hört man auch schon, runter. Wenn ich jetzt was sage. Ah ja, okay, das ist wieder dein Internetplagiat, das ist schlecht. Da müssen wir uns unterhalten. Nee, ist doch okay, ich bin doch schon fertig. Grilltypentest. Ein Psychotest ist, wird ja nur ein paar Kilobyte groß sein, oder? Ja. Ja, nee, das ist hier schon richtig. Das ist übrigens gemacht vom grillsportverein.de. Ah, finde ich gut, dass es den gibt. Sport? Grillsportverein. Also da solltet ihr vielleicht doch mal eure ablehnende Sporthaltung nochmal überdenken. Ja, das muss man natürlich präzisieren. Bewegung lehnen wir ab. Bewegungssport, ja. Bewegungsforum und so. Nee. Sport ist okay. Ja mehr als nur Bewegung. Genau, Grillsport, super. E-Sports, Grillsports. Ja. So, wir wären dann auch schon bei Frage 1, wenn ihr möchtet. Ja, immer zu. Ja. Okay, wie grillst du am liebsten? Grillrost, Alufolie, Aluschale, Spanferkelgrill, Smoker, Schwenkrost, Gusseisenrost? Völlig egal, Hauptsache Fleisch. Gibt's die Antwort auch? Nee. Obwohl, was war das mit Rauch? Oder Smoker? Schwenkrost, Gusseisenrost. Wie funktioniert das mit dem Smoker? Das ist wohl so eine. Das sind wohl diese amerikanischen Grill, wo du im Prinzip mit Rauchentwicklung auch grillst. Genau, das ist wie Räuchern. Ach, das, ja, das schmeckt nicht. Also ich war mal in Texas und da waren sie ganz stolz darauf, auf ihr texanisches Barbecue. Jeder hat davon erzählt und vorgeschwärmt, wie unglaublich lecker das ist. Und dabei wird, ist das die Pointe schon vorweggenommen? Ja, da wird das Fleisch nicht direkt im Feuer ausgesetzt oder in der Hitze, sondern nur dem Rauch. Und das dauert irgendwie 5 bis 10 Stunden. Und je länger, desto besser. Denn ist das Fleisch ganz zart und schmeckt halt nur noch nach Rauch. Und die finden das aus irgendeinem Grunde lecker. Aber es ist fürchterlich. Ich habe mich den ganzen Tag gefreut auf riesige amerikanische Steaks. Das tolle Steaks. Fleisch, ja, genau. Und dann gab es da nur so graue, wässrige Fleischlappen, die nur nach Rauch schmecken. Ekelhaft. Die essen auch Jack Daniels Soße. Barbecue-Soße. Ja, Barbecue-Soße war auch dabei. Kein Ketchup gab es dabei. Ich dachte, ich bin in Amerika. Da gibt es aus jedem Wasserhahn fließt Ketchup. Aber nein, es gab nur diese Barbecue-Soße. Grässlich. Ja. Widerwärtig. Ja, also die Antwort schließen wir aus, finde ich, oder? Elli? Also Smoker ist schon mal weg. Also nee, ich bliebe noch Grillrost. Ich bin für Aluschale. Du bist für Aluschale? Mhm. Dann nehmen wir doch Alufolie, Aluschale. Ja, was spricht denn dafür? Nee, du musst ja jetzt unterschiedliche Typen festhalten. Du musst ja das aufmalen auf irgendeinem. Ja, ich muss mich dabei. Das ist so, in der App musst du dich dann so weiterklicken. Ja, dann will eigentlich. Ja, ich weiß, und dann musst du die App nochmal wieder durchlaufen lassen, damit du die einzelnen Auswertungen hast. Nee, komm, wir einigen uns auf irgendwas. Also Alu ist völlig in Ordnung. Alu ist völlig in Ordnung. Oder? Ja. Jetzt kommt die Frage für Henne eigentlich. Und Elli wird. Und Elli wird hier jetzt gleich. Ich weiß, welche Antwort Elli gibt. Welches Fleisch bevorzugst du? Antwort 1 wäre: Ich grille lieber Gemüse. Ja! Nee, habe ich gerade gesagt, wir einigen uns? Nee. Hier nicht. 2 wäre Fisch. 3 wäre Rind. 4 wäre Pute. 5 Schwein, 6 Huhn. Und ich möchte ganz. Lamm. Lammfilets. Lamm ist weg. Lamm ist tot. Mensch. Mensch, auch schön. Schlange, Strauß, Känguru. Strauß und Känguru habe ich mal gegessen. Beides. Alligator. Kein Schwein. Alligator habe ich auch gegessen. Es schmeckt. Alligator ist recht lecker, finde ich. Echt? Ich fand das alles ziemlich eklig. Ja? Ja, zurückgekehrt zu guten alten deutschen domestizierten Schweinen und Rindern. Aber Huhn ist auch nicht verkehrt. Nee. Also nee, Huhn würde ich auch Huhn, ja sagen. Huhn finde ich zu trocken. Dann noch eher Pute. Deswegen kippst du ja einen Liter Ketchup drüber, dann ist nichts mehr trocken. Richtig, wichtig. Über Grillsoßen müssen wir unbedingt noch sprechen. Ja, unbedingt. Können wir gleich mal. Also wollen wir Huhn machen oder was? Habt ihr gesagt? Ja. Huhn? Ja, Henne, Huhn? Wurst war nicht dabei, ne? Es ging nur um das Tier. Fisch, Rind, Pute, Schwein, Huhn. Nicht um die Darbietungsart, sondern nur die. Nein, nee. Es geht nur um die Fleischart. Mhm. Ja, dann nehmen wir das Huhn. Das Hühnchen. Ich muss nochmal jetzt hier kurz, möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen, dass ich es sehr, sehr sympathisch und auch vollkommen richtig finde, dass Fisch endlich mal als Fleisch bezeichnet wird. Denn Fisch ist Fleisch. Ja, super. Ja, nein, wollte ich mal sagen. Ja, ich nee, das muss auch mal gesagt sein. Ja. Ja. Lass es raus, Fesra. Ungenießbares Fleisch, aber Fleisch. Ja. Aber Fleisch. Ja. Am Freitags essen wir kein Fleisch, wir essen Fisch. Ja, nee, ist klar. Ich bin Vegetarier, ich esse nur Fisch, ist auch egal. Fesra, jetzt fang nicht wieder mit der Kirche an. Ja, Entschuldigung. Ich fand das nur sympathisch. So, was trinkst du zum Grillen? wäre Frage 3. Ketchup. Warte. Tee. Fett. Stilles Wasser. Bier. Ja. Wein. Mineralwasser. Und jetzt kommt was, was ich nicht kenne. Fietz. Das kenne ich auch nicht. V-I-E-Z. Fietz. Elli? V-I-E-Z. V-I-E-Z. Ich glaube, das nehmen wir nicht. Viktor Ida Emil Zeppelin. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Also Bier. Bier? Ja. Kann ich die ersten zwei nochmal hören? Tee und stilles Wasser. Wer trinkt den Tee zum Grillen? Also Eistee. Fällt Eistee damit runter? Dann würde ich den. Oder grüner Tee mit irgendwie aromatisiert und so. Mit ordentlich Zucker drin. Keine Ahnung. Ja, das geht natürlich. Also nicht irgendwie Fencheltee oder Salztee. Also Salz im Tee, muss ich bei der Gelegenheit mal sagen. Alle Menschen dieser Welt davor warnen, das zu versuchen. Es ist das Widerlichste, was man überhaupt nur zu sich nehmen kann. Ja. Ich habe irgendwann mal, wo wir eben gerade von Diät gesprochen haben, irgendjemand hat mir gesagt, du musst hier total super fasten und das ist total der Bringer. Und in meinen jungen Jahren habe ich auch sowas noch geglaubt. Und dann kommt diese Glaubersalz-Geschichte. Was für Salz? Das ist Glaubersalz. Das ist so ein bestimmtes Salz, was du dann halt nimmst, um zu entschlacken, zu entgiften. Also du trinkst quasi in Wasser aufgelöstes Salz und das ist ganz, ganz widerlich. Ja, das klingt auch so. Deswegen kann ich sofort nachvollziehen, dass man Salz nicht in den Tee tun sollte. Auf keinen Fall. Also wir trinken ja immer Ostfriesentee, Henna. Ja, natürlich. Mit Klünche drin. Ja. Mit Klünche, ist genau. Bünding oder Thiele? Mir egal, Hauptsache süß. Und ordentlich Milch obendrauf. Ja, die 12% Sahne, die es nur in Ostfriesland gibt. Oh ja. Ja, die Teesahne, die gibt es echt nur da. Das ist genau das Richtige zu einem deftigen Grillsteak. Du willst jetzt echt für Tee? Am besten mit so einem feinen Porzellanservice. Und ja, Silberlöffelchen. Klar, mit dem ostfriesischen, das muss sein. Auf dem Bierbänken. Ja. Ja. Ich bin für Liebe Tee. Zuhörer, wenn ihr ausgestiegen seid, ich schon lange. Also. Ach so. Ich könnte mal, du hast ja mal ein Bild gemacht, Fesra, von deiner hässlichen Tasse. Ja. Ich könnte mal ein Bild machen von einer ostfriesischen Teetasse. Ja, gerne. Ostfriesen-Teetasse, damit gerne. Die Leute wissen, was das ist. Gerne. Ja. Mach mal. Ja. Mach ich. Ja, jetzt mal. Nicht, jetzt komme ich nicht weg. Ich bin hier festgekettet an irgendwelchen Strom. Jetzt wäre immer noch die Frage, was man zum Grillen trinkt. Das, wir hätten uns längst auf Tee geeinigt. Ja. Ich bin Antialkoholiker. Ich kann die letzten drei. Achso, ja, dann trinken wir Wasser ohne Kohlensäure. Die letzten drei, Mineralwasser auch nicht. Mineralwasser, ja, das geht vielleicht noch. Aber was ist aus der guten alten Cola geworden? Was ist damit passiert? Warum wird die nicht angeboten? Weil, keine Ahnung. Keine das Ahnung. Ist für uns Nerds. Musst du gleich in die Kommentare von der App schreiben. So geht's das nicht. Das geht? Da kann man Kommentare. Ja, Feedbacken. Wenn ich es lösche, gebe ich Feedback. Ah, ja. Wo ist die Cola bei Frage 3? Ich schreibe es mir auch gerade auf, warte mal. Schreib rein, wo ist die Cola, was ist, wie hieß das letzte? Fietz. Wo ist die Cola und was ist Fietz? Bestimmt irgendwas, was ordentlich knallt. Ja. Könnte gut sein. Gut, also dann nehmen wir jetzt Wasser oder Tee, Tee. Ist auch egal. Tee ist ja zum Großteil Wasser. Das ja, ist, Tee. Ne? Okay. So, jetzt. Ich glaube, wir sind Warmduscher, wenn das so weitergeht. Ja. Alles wird gut. Jetzt kommt Ellis Frage eigentlich. Frage 4. Welche Grillsoße in Klammern N, Klammer zu, bevorzugst du? Fragezeichen. Antwort 1. Selbstgemachte Soße. Das ist ja präzise. Antwort 2. Ja. Stubbs. S-T-U-B-S. Ja, das ist so eine. Das ist so ein Zombie-Spiel. So Stubbs the Zombie. Stubbs the Zombie, genau. Genau. Ketchup. Ja. Knoblauchsoße. Ach, nee. Bullseye. Was, what else? Alles von Heinz. Das ist ja nicht der alles Antwort. Von Heinz, das finde ich ja gut. Logen. Was ist denn selbstgemachte Soße bitte für eine Antwort? Ich meine, man kann ja alles davon selbst machen. Ja, aber du kannst dir keinen Heinz-Ketchup selber machen. Es sei denn, du bist Heinz. Ich kann das annähern. Ja, gut. Ja. So, Frage 5. Wie viel Zeit lässt du dir zum Grillen? Bis zu 3 Stunden? Bis zu 4 Stunden? Ganz egal, gut Ding braucht Weile. Maximal 1 Stunde, maximal 30 Minuten, bis zu 2 Stunden. Da müssen wir uns jetzt einigen. Was ist gemeint? Der gesamte Prozess des Grillens und des Essens? Oder nur der Räuchervorgang, der Heizvorgang? Sie gehen wahrscheinlich von dem Grillvorgang als solches aus. Also nur das Grillen. Also nicht das Essen? Nicht das Essen. Nicht das Essen. Das Essen ist ja, das wäre Grill- und Esssportverein. Aber es ist ja nur Grillsportverein. Ach so, die schmeißen alles danach weg. Die ja, essen klar. Das ja, nicht. Ja, wahrscheinlich. eine Stunde. Maximal. Ja, je weniger, desto besser. Wenn es tatsächlich nur um das Erhitzen geht, die Arbeit vor dem Vergnügen, reichen von mir aus auch 10 Sekunden. Wenn das so schnell ginge, wäre ich dabei. Also maximal 30 Minuten oder maximal 1 Stunde? 30 Minuten, oder? Ja. Ja. Das ist maximal 30 Minuten. Gut. Jetzt, aber in die 30 Minuten schöne Frage. Kann man zu McDonald's fahren. Und danach richtig. Ist es. Wir haben auch fertig. So einen Turbo-Grill. Alles gut. Frage 6. Jetzt kommt's. Frauen am Grill. Bindestrich. Deine Meinung. Punkt. Das Antwort 1. Gedankenstrich. Finde ich großartig. Ja? Finde ich großartig. Antwort 1. Kommt auf das Aussehen der Frau an. Ist das ein reiner Männergrillverein? Ich habe keine Ahnung. Glaube schon, ja. Frage 2. Antwort 2. Ja, das finde ich okay. 3. Nein, natürlich nicht. Das ist reine Männersache. Nummer 4. Weiß ich nicht. Muss erst meine Frau fragen. Oh, schön. Ja, ich bin natürlich für Antwort 3. Das ist reine Männersache, weil ich will ja nicht grillen. Ich hätte noch, ist der Papst evangelisch? Fragezeichen. Und meine Mama macht immer einen leckeren Salat. Ja. Stimmt. Das ist schön, ja, stimmt, ja. Nehmen wir die Mama, oder was? Ja. Ja, klar. Die Mama macht lecker Salat. Erstaunlich wenig mit der Frage zu tun. Ja. Weichen wir der Keiner Frage hat gesagt, aus. Dass die Antworten schlüssig sein müssen. Frage 7. Wie oft grillst du? Bis zu 4-mal im Jahr? Mindestens monatlich? Bis zu 2-mal im Monat? Noch öfter, in Klammern, so oft es geht? Alle 2 Monate circa, quasi wöchentlich. Auch hier stellt sich die gleiche Frage. Ist das gemeint, dass wir selbst aktiv am Grill stehen? Oder wie oft lädst du dich zu Grillfeiern ein? Ist das auch mit enthalten? Ja, bei ersterem musste ich ja sagen, gar nicht, weil ich werde ja immer begrillt. Ja richtig. Also ich denke mal, also es geht zwar um das eigentlich selber Grillen, aber ich denke, in Anbetracht der doofen Frage, von uns. Genau, können wir ruhig auch mal die das Happening des Grillens als solches in Betracht ziehen. Dann natürlich so oft wie möglich. Aber achso, das ist nicht mehrheitsfähig, ne? Die wenigste Anzahl ist für mich. Dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Kreuz mal die Mitte an, Fesra. Schwierig bei 6 Antworten, aber nimm mal irgendwas da in dem Bereich. Wäre alle 2 Monate circa. Das ist ja einmal zu Beginn des Sommers und einmal danach. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, das also ist vor allen Dingen auch, Grillen ist ja saisonal. Ich meine, außer für die ja, Schneegrillen machen und so. Ja. Schneegrillen. Ja, ist großartig. Ja. Wir haben im Februar gegrillt. Ist toll. Warum auch nicht? Ist total toll. Macht Spaß. Ja. Ja, dann musst du ein paar Mal öfter nehmen. Also alle 2 Monate macht ja auch keinen Sinn. Das ist ja irgendwie. Also 2-mal im Monat? Sich doch gleich, ist das gleich verteilt oder was? Nee. Richtig. 2-mal im Monat? 2-mal im Monat? Frage? Ja, 2-mal im Monat? 2-mal im Monat ist Nein. super. Nee? Ja, okay. Ach so. Ja, doch, okay. 2-mal im Monat. Dazwischen ja. gibt es nichts zwischen alle 2 Monate und 2-mal im Monat? Also es gibt bis zu 4-mal im Jahr, was ja nicht unbedingt. Nee. Dann gibt es mindestens monatlich bis zu 2-mal im Monat, noch öfter, so oft es geht in Klammern, alle 2 Monate circa und quasi wöchentlich. Mhm. Also wäre das bis zu 2-mal im Monat, wäre ja alle 2 Wochen. Das wäre gut. Ja. Ja. Was ja, ne? Das ist. Dann so zwischen quasi wöchentlich und alle 2 Monate oder mindestens monatlich wäre. Ja, das hast du gut rausgefunden. Das wäre fantastisch, wenn ich so viele Leute kennen würde, die mich gern begrillen. Vielleicht findest du ja jetzt ja noch welche. Ja, man muss ja eigentlich bei gutem Wetter. Also ihr Lieben, falls ihr Henna begrillen möchtet. Ja, immer. Oder Fessra. Ja. Schreibt uns. Genau. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss nur bei gutem Wetter einfach mal draußen rumlaufen am Wochenende. Man alle 5 Meter sieht und hört und riecht man irgendwen in irgendeinem Vorgarten grillen. Zumindest hier auf dem Land, in der Stadt wohl nicht. Aber, und einfach mal sich einladen. Ne? Da ist es auch hilfreich, in so einem kleinen Dorf zu wohnen, wo eigentlich jeder jeden kennt. Ja, dann geht's auch, wenn du so ein Eingeplackte bist, das ist egal, kannst du neue Freunde machen, alles wird gut, gehst einfach mal hin, ach, das riecht aber lecker und zu 98% sagen sie dann, ja, dann komm doch halt vorbei. Ja, wie, klasse. Wie durch Zufall kannst du dann noch eine Flasche Bier, Cola, Wein, was auch immer in der Tasche haben, so immer, ne, als Vorsicht zu machen. Ja. Frage 8. Wie viele kommen denn noch, sag mal? Ich glaube 20 insgesamt. Ja, okay. Die Armen. Ja. Ist egal. Ach so. Die sind es gewohnt von die uns. Die kennen das. Mit welchem Material arbeitest du beim Grillen am liebsten? Fleisch. So. Ja, warte. So, Entschuldigung. Strom. Nee. Feuerholz. In Klammern Eiche, Buche etc. Ja. Das nächste macht mich ein wenig. Wundert mich ein wenig. Kokosnussschalen. Ja. Dann noch. Sieht auch super zum Düngen. Kokosnussschalen. Mit 3S übrigens. Ja, zu Recht. Holzkohle, Obstgehölz oder Grillbriketts? Antwort 2. Schwierig. Also Feuerholz? Du machst das doch gar nicht selbst. Nee, ich lasse ja machen, aber das schmeckt am besten, finde ich. Ist das tatsächlich so, dass riecht man da, schön. Ja, ist das nicht nur ein Placebo-Effekt, hast du denn schon, dass man glaubt, es schmeckt besser, weil mehr Arbeit drin steckt? Hast du denn schon mal einen Kokosnussschalengrill probiert, liebste Elli? Nee, aber ich habe die schon mal als Dünger benutzt, ja. Aber ich weiß, dass man die auch zum Grillen benutzt. Übrigens, die Grillasche ist total super zum Düngen von Blumen. Das muss ich meinem Nachbarn sagen. Der ist jetzt Pflanzenzitter geworden. Das ist total super. Also gerade für Rosen und insbesondere Rosen, die dunkel sind, also dunkelrot oder so, weil das die Farbe kräftigt. Deswegen hat mein Mann auch Airquotes-Anweisung, die er dann entsprechend immer in dem Beet, wo die roten Rosen, die dunkelroten Rosen sind, abzuladen. Macht auch. Wieder was gelernt. Ja. Ich bin jetzt kurz eingeschlafen, Entschuldigung. Was? Haben wir gerade... Nee, nichts, alles gut. Ging's gerade um Gärtner-Tipps? Auf was einigen wir uns? Grillkohle, ganz oldschool. Ja, das ist in Ordnung. Wenn ich das selber nicht handhaben muss und wenn ich nicht schuld dran bin, dass das 20 Stunden dauert, bis das Feuer brennt, ist das in Ordnung, ja. Also Holzkohle. Ja. Gut. So, Frage 9. Hast du einen eigenen Garten? Antwort, nein, aber ich habe eine Grillstelle zur Verfügung. Antwort 2, nein, nur Balkon und intolerante Nachbarn. 3, ja, aber die Nachbarn stören sich am Grillen. 4, nein, nur Balkon, aber tolerante Nachbarn. Ja, aber zu klein zum Grillen und ja. Ja. Ja. Nehmen wir ja? Ja. Ja. Nehmen wir ja. Elli hat einen. Ja. Ich hab einen Balkon. Okay, ja. So. Jetzt aber. Die Antwort finde ich auch toll. Frage 10. Wie bekommst du dein Steak am liebsten serviert? Antwort 1 finde ich großartig, müsste heißen deine Steaks. Ja, sehr gut. 2, egal, Hauptsache gegrillt. Well done. Bleu, medium, English. Medium. Ja, eigentlich völlig egal, die Menge macht's. und die Soße. Ich meine, auch wenn das furchtbar schmeckt, weil es nicht durch ist. Oder völlig verkohlt und nur aus Acrylamid besteht. Ketchup macht das alles zunichte und ebnet den Geschmack ein auf einem angenehmen Niveau. Aber wenn du es dir aussuchen könntest? Dann würde ich sagen, well done. Well done. Ja, keine ekligen Blutgerinnsel mehr drin. im Fleisch. Okay. Was ja auch bei Bratwurst kein Problem ist. Ne? Da ist es völlig egal, ob die durch ist oder nicht. Die sieht immer gleich aus und schmeckt immer gleich. Auch ein großer Vorteil von Bratwurst. Hat eigentlich nur Vorteile, ja. Nur ausschließlich Vorteile. Ich verneige mich vor der Bratwurst. Ja. Ja, nehmen wir well done. Nehmen wir well done. Mhm. Frage 11. Wie bereitest du dein Grillgut vor? Da wäre Antwort 1, ich mariniere selbst. Antwort 2, ja. Brining, was auch immer das sein soll. 3, ich würze nach dem Grillen. 4, bin Großabnehmer im Grillsportverein Shop. Was? Antwort, ja. Es gibt was auch immer. Grillsportverein Shops. Anscheinend. Ja. Wahrscheinlich online kannst du nur bestellen. Ja, genau. Bestimmt gibt es sowas online, ja. Antwort 5 wäre Dry Rub. Und Dry Rub. Dry Rub? Ja, wenn du sie trocken einrubbelst damit zum Beispiel. Mhm. Ach Gott, ja, warum habe ich jetzt an Tina Lady gedacht? Na egal. Ich weiß nicht, ob das so gut schmeckt, aber. Wenn du Ketchup ich hätte noch. Genau. Ich hätte noch Antwort 6. Ich kaufe das schon gewürzt. Ich mariniere selber. Ja? Macht das nicht auch dein Mann dann? Oder. Das machst du dann? Nee, ich mache auch ein bisschen was. Also das Marinieren mache ich dann auch mal. Oh. Als Alibi. Das Alibi-mäßig. Ja, ja. Ich kaufe immer fertig gewürzt. Über das ganz billige, ganz unten im Regal, Holzfällersteak, das Kilo 99 Cent, bis zur Unkenntlichkeit zerwürzt. Großartig. Richtig. Aber nee, ist auch wichtig. Und dann noch Ketchup drauf, dann schmeckst du nicht mehr das Gammelfleisch. Richtig. Das genau. So also kaufen wir das schon. Nehmen wir das. Nein, wir können auch gerne das mariniert nehmen, denn das ist völlig in Ordnung. Hauptsache mariniert. Hauptsache Ketchup drauf, dann schmeckt es eh alles gleich. Ja, ich vergaß, entschuldige. Ja. So, Achtung. Frage 12. Wo kaufst du dein Grillgut? Direkt beim Bauern. Antwort 1. Beim Metzger meines Vertrauens. Antwort 2. An der Tankstelle. Antwort 3. Ja. Im Supermarkt. Antwort 4. Tiefgefroren beim Discounter wäre Antwort 5. Und jetzt Antwort 6. Finde ich persönlich sehr großartig. Ich grille nur Tier aus eigener Aufzucht. Ja, schön. Oder eigener Jagd zumindest. Ja. Auch schön. Wenn du so ein Babykalb mal aufgezogen hast, dann fällt es dir auch viel einfacher, es auf den Grill zu werfen. Ja. Meine Lieblingsgans wurde damals getötet. Da war ich noch im Vorschulalter, das war traumatisch. Das glaube ich gern. Vor meinen Augen. Einen Schlachter gab es damals noch bei meiner Oma, ja. Und wie hat sie geschmeckt? Das weiß ich nicht, weil also das sieht ja sehr dramatisch aus, ne? Weil dieses Blut auf dem weißen Gefieder und dann rannte ich halt ins Haus und heulte und wollte mich bei meiner Oma ausheulen und da waren die ganzen Frauen und haben die Gänse halt gerupft und ausgenommen und dann oh nein. Und da war es dann dunkel für eine Woche. Aber Gänse an sich esse ich wieder. Oh. Ja. Trauma überwunden läuft. Sehr gut. Ja. Also wenn es geht, dann kaufe ich mein Grillfleisch natürlich beim Metzger meines Vertrauens. So einen habe ich nicht. Ich wohne hier noch nicht so lange. Ja. Aber das ist in Ordnung. Das können wir gerne nehmen. Also der Metzger meines Vertrauens. Was übrigens auch meine Wahl gewesen wäre. Ja, also meine wäre ja die Tankstelle gewesen, aber ist okay. Die Tankstelle ist natürlich legendär sozusagen. Tankstellen, die Retter in der Not. Genau. In der Lebenslage, alles, was man braucht, Hochzeitsgeschenk, Lebensmittel oder sogar Benzin bei einigen. Auch das, alles an der zur Tankstelle. Zur Not, auch Benzin. Ja. Obwohl, mein Mann war letztens an der Tankstelle und rief hinterher völlig entsetzt an, die hatten keinen Diesel mehr. Oh je. Na ja, gut, ich meine, das kann mal vorkommen. Ja. Ja. Hierzulande ja. Golf von Mexiko schmückt eine ganze Menge. Genau. Das ist ja auch das Faszinierende, dass Volkswagen und BP eine vollkommen unterschiedliche Meinung davon haben, wie viel Benzin in den Golf passt. So, den verstehe ich. Ja. Das ist toll. Das ist lustig. Ja, endlich wieder Flachwitze von Fest. Ja, das ist aber erstaunlich gut. Ja, genau. Den schreibe ich mir gleich auf. Los, nächste Frage. Frage 13. Dein Nachbar fängt gerade an zu grillen. Wie verhältst du dich? Antwort 1. Ich rufe die Polizei. Antwort 2. Ja. Der Nachbar ist bereits in meinem Garten und ich trinke Bier. Antwort 3. Ich beginne ein nettes Gespräch und philosophiere über das Grillen. Antwort 4. Ich reiche ihm ein Bier über den Zaun. Antwort 5. Ich schließe die Fenster und ziehe mich ins Haus zurück. Antwort 6. Ich hole Grillfleisch, um mit ihm aufzulegen. Wo ist Antwort 7? Also das mit der Polizei finde ich lustig. Die Polizei, ja. Ja, wenn er abgeführt ist, kann man das Fleisch plündern. Richtig. Das ist überhaupt total, ja. Ja, clever. Da brauchen wir nämlich nur den Ketchup, Henna. Habe ich immer im Haus? Natürlich. Ja. Ist die günstigere Variante. Also nehmen wir die Polizei. Ja. Ja. Okay. So. Frage 14. Wie regulierst du die Temperatur beim Grillen? Antwort 1. Ich schwenke den Rost. Antwort 2. Mit dem Gasregler. Antwort 3. Ich gieße Bier über die Kohlen. Antwort 4. Etwas Holz nachlegen im Smoker. Antwort 5. Ich drehe am Thermostat. Antwort 6. Mit dem Deckel und den Luftventilen meines Kugelgrills. Ja, Antwort 6. Wir haben einen Kugelgrill. Aha, okay. Also mir war gar nicht bewusst, dass man die Hitze regulieren muss. Einfach irgendwie heiß, Fleisch drauf, fertig. Genau, ja. Bis es fertig zischen ist. Aber da Ellie uns ja zum Grillen einlädt, wie sie gerade gesagt hat. Nehmen wir den Kugelgrill. Richtig, habe ich gesagt. Klar. Nehmen wir den Kugelgrill. So, jetzt kommt Hennas Frage. Frage 15. Wie viele Würstchen isst du ungefähr beim Grillen? Ja. 3 Meter. Nein, ist leider keine Meterangabe. Es wäre 4, 3, 2. Würstchen sind für mich nur Beilage zum Fleisch. Keines, 1. Das ist ja ein Scherz. Ich meine, da ist ja nicht mal definiert, ob das jetzt diese Mini-Würstchen sind oder große ausgewachsene Bratwürste. Also das sind ausgewachsene Bratwürste. Ja? Dem Bild nach zu urteilen, sind es richtige Bratwürste. Okay. Also dieses, sagen wir, 20 bis 30 Zentimeter Gardemaß. Mhm. Genau. Ja. Was war das Maximum da? 4? Würstchen sind 4. Für mich nur die Beilage zum Fleisch. Ja, das Maximum. Also ja, 4. Das sind Grillprofis? Ja, du. Das meint ihr doch nicht ernst. Komm, also... Ja, mei. 10? Also, mal ehrlich. Ja, dann nimm mal das Max 4. Das ist ja erbärmlich. 4. Das sind wirklich also, die Grillen nur, aber das Essen... Aber weißt du, Henna, ist gar nicht so schlimm, weil du nimmst 4 und ich nehme mir auch 4 und dann kriegst du meine 4, dann hast du schon 8. Genau. Das ist nett, aber 8 ist ja, also, naja. Ich nehme auch noch 4 und dann kriegst du 12. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, das ist er. So, Frage 16. Mit wem grillst du am liebsten? Ja. Schwein und Rind. Antwort 1 verstehe ich nicht. Wir stehen immer beim Grillen, denn da kann man nicht vom Stuhl fallen. 2. Zusammen mit meiner Familie wird der Grill angeheizt. Antwort 3. Der Grillabend steigt nicht bei mir. Wunderbar. Antwort 4, ich habe die Wiese nebenan dazu gekauft, um mehr Kapazitäten zu haben. Schön. Antwort 5, ich verschicke immer Einladungen an alle Freunde und folge dem Motto, je mehr, desto besser. Und Antwort 6, ich lege mir auch gern meine Wurst auf den Grill. Ich finde ja, der Grillabend steigt nicht bei mir, Fragezeichen, wunderbar, Ausrufezeichen. Ja. Großartig, eine großartige Antwort. Ja, ja. Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall, ja. Ja. Frage 17. Zu welcher Jahreszeit grillst du? Antwort 1. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Antwort 2. Für mich kann die Grillsaison nicht früh genug beginnen. Ab März kann es losgehen. Antwort 3. Wieso nur im Sommer grillen? Wenn es fröstelt und schneit, steht der Grill trotzdem bereit. Gegessen wird im... Pünktchen. Haus vielleicht? Keine ja, Ahnung, vielleicht. Was auch immer. Das ist nicht weiter ausgeführt. Antwort 4, im Sommer und nur, wenn die Sonne scheint und die Temperaturen hoch sind. Antwort 5, auch hübsch, Jahreszeit, wir grillen durch. Hm. Und Antwort 6, im Sommer, auch wenn es mal kühler ist und regnet. Also, da du ja vorhin den Tischgrill ins Spiel gebracht hast, mit dem sich ja immer und überall grillen lässt, Richtig. In der Badewanne oder bei der Arbeit oder wo auch immer man ist, beim Autofahren, im Bett. Ja. Spielt ja das Wetter auch überhaupt keine Rolle mehr. Also immer, wir grillen durch. Der wird nie abgeschaltet. Und, also wenn ich einen hätte, würde er permanent laufen. Ja. Also wir grillen durch. Ja. Frage 18. Eure Antworten sind auch recht inkonsistent, wenn ich das mal so kurz anmerken darf. Aber gefällt mir sehr gut bisher. Frage 18. Wie würdest du dein Steak am liebsten essen? Antwort 1. Wieso nur 1? Nummer 2. Im Brötchen aus der Hand. Nummer 3. Zum Schweinebauch dazu. Antwort 4. Vom Teller danach die Beilagen. 5. Vom Teller mit Beilagen, Salat und so weiter. Antwort 6 ist auch sehr schön. Ohne Brötchen aus der Hand. Wo ist der Ketchup? Ja, es ist wohl, der wird vorausgesetzt. Wohl mit, der ist immer dabei. Es ist vom Teller mit Beilagen wäre das dann. Ja, vom Teller mit Beilagen. Der Mensch ist ja kein Beilagenesser eigentlich, ne? Ja, das können ja bei dir Würstchen sein. Ach so. Und Ketchup. Das ist eine Frage der Definition. Oder noch ein Steak als Beilage. Genau. Ja, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Frage 19. Ich glaube, das ist die vorletzte Frage. Schon? Du beobachtest, leider. Du beobachtest auf einem Grillplatz einen Touristen, dem durch Unachtsamkeit das Fleisch zu verbrennen droht. Wie verhältst du dich? 1. Ich mache ihn rechtzeitig darauf aufmerksam. 2. Ich drücke ihm eine Grillsportverein-Visitenkarte in die Hand. 3. Ich zeige ihm, wie das richtig geht. 4. Mein Favorit eigentlich. Ich beobachte weiter und lache mich halb tot. Ja. 5. Ich schicke meinen Hund hin, um das Fleisch zu retten. 6. Ich gebe mich als Zivilpolizist aus und konfisziere rechtzeitig das Fleisch mit dem Hinweis auf ein Grillverbot. Oh. Ja, das ist am besten. Der Teil mit dem Konfiszieren gefällt mir auch gut, aber der mit dem Verbot nicht so. Dann grillt er ja nicht weiter. Also, nee. Nee, und dann gibt es nur einen Steak. Der hatte den ganzen Grill voll. Ach so. Also Ach genug so. Für mich in dem Fall. Genug für die drei Leute, die mit ihm zusammen grillen. Ja? Hm. Was du alleine ja dann konfiszieren und konsumieren würdest. Ja, dann natürlich das, oder? Elli? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Okay, also. So. Frage 20. Angenommen, du arbeitest mit einem Smoker, was auch immer, in welchen Zeitabständen kontrollierst du das Grillgut? Alle 45 Minuten, alle 60 Minuten, ständig, ich lasse die Garkammer offen, zur Hälfte der Garzeit, nur gegen Ende der Garzeit, alle 5 Minuten. Ja, Henna, du bist Experte, du warst in Texas. Ja, ich habe aber das nicht miterlebt, wie das geschmort, geräuchert, was auch immer wurde. Ich habe nur das widerliche Ergebnis essen müssen. Keine Ahnung, wie oft man das kontrolliert. Ich glaube gar nicht. Das wird einfach in den Rauch geschmissen und am nächsten Tag wieder rausgeholt. Und dann vorgesetzt, also den Opfern. Nur gegen Ende der Garzeit wäre das dann. Ja, das wäre, glaube ich. Ja. Aber es impliziert ja, dass wir das auch tun. Aber wir benutzen sowas ja gar nicht. Schwierig. Es steht da angenommen. Angenommen. So, angenommen. Angenommen. Es ist wie Roleplay quasi. Ich meine, es ist nicht so dein Genre. Nee, stimmt. Aber ich könnte natürlich so tun, als hätte ich die Klasse Smoker. Genau. Bei Left 4 Dead gibt es Smoker. Ja, gibt es. Das spiele ich ganz gerne. Das stimmt. Wir essen auch Fleisch. Und wie oft kontrollierst du da so als Smoker? Ja, ziemlich häufig schon, doch, ja. Ob es noch Opfer irgendwo in der Nähe gibt, die wehrlos sind. Also ständig lässt du die Garkammer offen. Kann man so übersetzen, ja. Auf Left 4 Dead. Damit immer Frischfleisch nachkommt. Mhm. Sehr gut, ja. Gut, dann nehmen wir das. Mhm. Kommt jetzt das Ergebnis. So. Erreichte Punktzahl. 40 von 100. Na? 1? Du entsprichst folgendem. Ja, ne? Du entsprichst folgendem Grilltyp. Sag mir nicht, dass die App abgestürzt ist. Jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Der Holzkohlegriller ist schon auf dem richtigen Weg. Er verwendet meist billige Holzkohle, die erstmal kiloweise durch den Grillrost fällt, weil sie eine schon fast puderförmige Konsistenz hat. Das kennen wir ist schon. Es jetzt irgendwie, mal sehen. Ich glaube, jetzt ist sie. Ja, siehst du. Ich rufe die jetzt alle nochmal an. Jetzt sind wir wieder da. Ja, ich bin da. Ja. Erstmal den Herd. Du bist da, das ist schön. Eddie wartet noch. Eddie hat die Verbindung abgebrochen. Jetzt ist die Verbindung wieder abgebrochen. Weil sie so eine veraltete Skype-Version hat. Ja? Das war so aufregend, dass sie. Ja, dass sie da direkt. Warte mal. Ist das der Grund, ja? Besra. Eddie. Ist auch weg. Jetzt habe ich Henna auf der anderen Leitung. Ja, dann soll Henna. Könnt ihr da auflegen? Dann lade ich jetzt wieder ein. Ich lege mal auf. Mhm. Ich lege jetzt mal auf. Ellie, lädt dich nochmal ein. Alles klar. Das war jetzt recht amüsant. Skype hat uns gerade so einen Strich durchgerechnet. Ich hoffe, du hast weiterlaufen lassen. Das ist gut. Warum das auch kennen immer? Wir nämlich schon. Ich wollte jetzt das ja mit dem, das passiert manchmal. Mit dem Grill ja vorlesen. Macht so. Schneidet ihr aber raus, oder? Zurück. Oder gehört das auch dazu? Das war so. Kommt drauf an, was wir zwischendurch geredet haben. Ich glaube, wir haben diesmal übereinander geredet. Ja, das denke wenig ich auch. Spektakulär, aber, das glaube ich auch. Ja, nur so, hallo, seid ihr da und so. Das ja, genau. Ja. Ach, jetzt ist es so spannend. Das Ergebnis, was denn jetzt? Wie viele Punkte? Ja. Also, die erreichte Punktzahl waren 40 von 100. Du entsprichst folgendem Grilltyp, der Holzkohlegriller. Wesensmerkmale. Der Holzkohlegriller ist schon auf dem richtigen Weg. Er verwendet meist billige Holzkohle, die erstmal kiloweise durch den Grillrost fällt, weil sie schon eine schon fast puderförmige Konsistenz hat. Und in Sekundenschnelle verfällt sie zu Asche. Ebenso werden die Nachbarn durch den Rauch verursacht, durch die mindere Holzkohlenqualität belästigt. Was für eine Satzstellung. An ein angemessenes langes Grillvergnügen ist dabei ohne Nachlegen leider nicht zu denken. Folgende Tipps können wir dir geben. Achtung, gut aufpassen. Ja. An das richtige Brennmaterial denken. So. Ich denke die ganze Zeit, ja, angestrengt denke ich daran. War das schon alles an Tipps? Das war's. Was? Ach so. Ich kann aber dazu sagen, dass der Elbpirat 94 von 100 Punkten hat. Hut ab. Ah. Der Grillfil hingegen nur 91. Ja. Schwach. Ja. Und wir sind eingeloggt mit? Mit 40 und sind da irgendwo im Mittelfeld. Weit abgeschlagen unter Platz 200, denn 200 ist noch mit 67 Punkten vertreten. Das heißt, das kann man nicht für seine nächste Bewerbung oder so benutzen, das Ergebnis? Nein, ich glaube nicht. Ja. Aber im Endeffekt ist es doch, deckt es doch unsere Selbsteinschätzung. Wir sagen ja auch, wir sind ja die Leute, die nicht selber grillen, sondern wir möchten ja lieber begrillt werden. Ja, ich glaube auch. Damit sind wir auch nicht wirklich die richtige Zielgruppe für diese Umfrage. Das heißt also, wie hieß der noch mit den 94 Punkten? Der Elbgriller? Der Elbpirat. Der Elbpirat. Da müssen wir uns einladen. Ja, sozusagen. Stimmt. Ja. Aber wenn der sich 4 Stunden Zeit lässt und einen Smoker benutzt und all diese komischen Dinge. Dann müssen wir das vorher erklären und erst kurz vorher kommen. Ja, er kann uns auch gerne einfach das Fleisch nach Hause bringen. Ist völlig in Ordnung. Wenn er fertig ist irgendwann mit seinem Kunstwerk, ja, dann ja, einfach, ab, einfach ab kurz in die vorbei Post werfen. Ja, oder so. Ja. Wozu gibt es Mikrowellen und Ketchup? Ne? Das schmeckt auch nach 2 Tagen noch. Ja, auch gerne morgens kalt zum Frühstück. Ja, fantastisch. Genau. Ja, ja. Liebe ich. Finde ich ganz großartig, mache ich immer gerne. Frühstück, das müssen wir ganz kurz klären, denn das ist eine der großen Fragen der Menschheit. Ist Frühstück zwangsläufig etwas, was man morgens zu sich nimmt? Oder ist Frühstück einfach nur definiert als die erste Mahlzeit des Tages? Ja, letzteres. Ja. Das heißt auch um 23 Uhr die kalte Pizza, die man hinterm Ofen gefunden hat, die ist... Das Frühstück. Aber warum um 23 Uhr? Ja, jetzt zum Beispiel, wenn man vorher nichts gegessen hat, weil man gerade erst um 19 Uhr aufgestanden ist, dann ist also das... Genau. Also jeder normale Gamer quasi. Ja. Mhm. Gut, so. Wäre das geklärt? Ja, wollte ich nur geklärt haben, dass wir hier vom gleichen Frühstück sprechen. Ja. Ja. Viele wundern sich immer, dass ich morgens nichts esse und fragen, du frühstückst nicht? Natürlich frühstücke ich, aber... Vielleicht ein bisschen später als alle anderen, so 10 Stunden danach. Genau. Das Rib-Eye-Steak zum Mittag. Ja. Ein angenehmes, vollwertiges Frühstück. Richtig. Mhm. Deswegen bei McDonald's gibt es auch nicht nur bis 11 Frühstück, sondern gibt es den ganzen Tag Frühstück. Das ist nur streng genommen. Ja. Das ist vom jeweiligen Nutzer abhängig. Ja, Frühstück liegt im Auge des Betrachters. Sozusagen. Sozusagen, ja. Aber ich bin ja so eine typische Frau, ich bin ja so eine Müsli-Esserin. Als meine erste Mahlzeit am Tag. Aber auch das kannst du ja abends tun. Theoretisch. Ja, ja, sag ich ja. Das ist mir auch völlig egal, wann. Aber die erste Mahlzeit, die ich habe, egal wann ich aufstehe, dann möchte ich doch gerne mein Müsli haben. Mhm. Auch das müsste definiert werden. Denn für manche ist Müsli nur alles, was direkt vom Feld in den Teller gewachsen ist. Aber andere... Einschließlich der Schokolade. Ja, ja, zum Beispiel die Schokolade ist dann schon... ja, wenn das eigentlich nur Zucker ist mit Schokolade und ein bisschen Sahne obendrauf, ist das dann auch noch ein Müsli? Nee, nee, ich bin ja so eine... ehrliche Vollkorn Öko biologisch korrekt Öko Müsli Tante. So Smacks sind kein Müsli für mich. Obwohl das ist ganz merkwürdig, wenn ich irgendwie unterwegs bin in Hotels, dann esse ich morgens Smacks. Hm. Die seit 30 Jahren gleich pappig schmecken. Aber trotzdem, ja, deswegen ist das gut. Das ist gut. Weißt du, dass du da nicht irgendwie eine böse Überraschung oder so erlebst? Stimmt, man weiß, was man hat, ja. Ja. Ich bin mehr auf der Frosties. Jetzt hast du dieses Gefühl von Frosties, ja. Die sind auch sehr süß. Das zieht einem ziemlich den. Ja. Wobei ich die besser finde als die Smacks. Ja, ja. Honey Pops oder wie sie heißen, auch hervorragend. Nee. Kriegen wir eigentlich Geld von Kellogg's? Noch nicht. Nee, ja? Noch nicht, aber wenn wir weitermachen. Ich schreibe sie nachher mal an. Sind das diese bunten? Nee, das sind Fruit Loops. Nein, das sind nicht Fruit Loops, genau. Die gibt es hier übrigens in diesem Kaff, in dem ich mittlerweile lebe, nicht. Ich bin fast wieder weggezogen, deshalb. Oh. Ich habe nirgendwo Fruit Loops gefunden. Das ist ein Skandal, ich prangere das an. Ja. Fruit Loops sehen aber echt großartig aus. Fantastisch. Ja. Stell dich doch mal in die, weiß ich nicht, Dorfmitte oder wo du da bist mit so einem Testschild. Ach Quatsch, du machst eine Facebook-Gruppe auf. Oder so. Ort. Ja. Enter random Ortname hier. Braucht genau. Fruit Loops. Kommt in meine Gruppe. Wir demonstrieren zusammen auf dem Marktplatz mit 28 Transparenten. Das dann auch nur virtuell bei Facebook oder tatsächlich? Natürlich. Nee, immer alles virtuell. Also, du machst dann einfach Bilder vom Marktplatz? Und retuschierst dann beliebige Menschen rein. Mhm. Richtig. Inklusive natürlich der Transparente. Ja. Genau. Mailst dann das an den Stadtrat oder an deinen zuständigen Landespolitiker, damit der mal weiß, was Sache ist. Damit der mal was macht, damit es hier mal Fruit Loops gibt. Damit der hier mal... Vielleicht auch an den zuständigen Tante-Emma-Laden. Er könnte vielleicht, der Einzelhandel könnte auch was machen, indem er seine Einkaufsstrategie ändert. Auch das, ja... Aber warum nicht hochzielen? Also ich habe meine Hoffnung komplett auf unseren neuen Bundespräsidenten gelegt, dass der kommt ja auch aus Niedersachsen. Der kommt aus Niedersachsen, den kennen wir sehr gut. Ich habe ja auch, oder ich wohne ja auch in Niedersachsen. Ja, ich auch. Wir kennen ihn sehr gut. Und ne, da bist du ja so mit dem. Du siehst jetzt gerade nicht, was für eine Geste ich mache, aber so. Ich bin tatsächlich so und ich kenne ihn auch persönlich. Ja. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen, halt dienstlicherweise. Ach so. Und er ist halt, er lächelt alles weg, es ist schön. Ja, viel mehr muss ein Bundespräsident ja auch nicht können. Nee, deswegen. Also wir haben, Fesra und ich, wir haben uns ja letztens noch über Bundespräsident unterhalten und was sein Job ist. Und sein Job ist es einfach, der Partytyp zu sein. Der Partytyp? Eigentlich eher der Weise, ja, also, alte Mann im Hintergrund. Ja, das auch, aber der muss ja ein bisschen, der ist für, ne? So, und der ist ja schon richtig eigentlich. Der Partytyp. Der Bundespräsident muss der sein, der auch mal richtig hier die Hosen runterlässt und sagt, Freunde, so nicht. Jetzt machen wir hier mal dick einen auf so und so sieht's aus und das muss gehen. Ja, aber er muss dafür nicht seine Hose runterlassen. Das ist schon okay, wenn er das sagt. Aber es hilft, wenn man sich Respekt verschaffen will, wenn man vorher nicht die Hose runterlässt. Ja, manchmal richtig. Aber auch hilft gerade, auch, wenn man nicht gleich anfängt zu heulen und sagt, nö, kein Respekt. Ja, auch und dann das zurücktritt, hilft. Ja. Das habe auch alles erlebt. Nee, die sind alle so doof, Mama. Ja. Ja. So war das. Genau so. Ich glaube, bis auf Mimimi alle so doof, Mama, hat er das genauso gesagt. Ja, aber jetzt sind wir plötzlich bei... Aber das wird, ja. ihr kennt aber schon unsere Zielgruppe, oder? Ich kenne die Zielgruppe nicht, die muss ich sagen. Nein, aber ja, ist okay. Weißt du, die kenne ich auch nicht. Unsere Zielgruppe ist ja egal. Aber wir haben keine. Genau. Ich war eine Retorte, egal. Ja. Ja. Du wolltest noch was zu Wulf sagen? Nee, aber Wulf, der wird das, also der wird sowas natürlich nicht machen. Ja, weil. Der kann das nicht. Man kann ihn nicht kritisieren, weil er lächelt einfach. Super. Aber wir sind jetzt pro Integration, das hat er jetzt mal klar rübergebracht, läuft. Läuft. Ja. Wie kommen wir jetzt eigentlich auf Hochpolitik zu sprechen, wenn wir vorher bei Fruit Loops waren? Also das Niveau weil ist du, deutlich. Du wolltest die Integration von Fruit Loops in deinem Einzelhandel, würdest du anregen, dass sich Herr Wulf darum kümmert? Ja, richtig. Richtig. Aber da dürfen wir nicht das Ziel aus den Augen verlieren, es geht um Fruit Loops, nicht um Politik. Also nein. Deutlich wichtiger, Fruit Loops. Ja. Die Fruit Loops, ja. Das ist richtig. Ja, ja, klar. Natürlich. Köstlich. Vielleicht kannst du irgendwie gucken, dass du so einen Fruit Loops Premium Reseller irgendwie bei dir ansiedelst. Wie mache ich das? So wie ich, weiß ich nicht. So wie ich Starbucks bei mir im Dorf? Ja, zum Beispiel. Starbucks gibt's Fruit Loops. Du versuchst das mal mit Starbucks. Dann würde ich anfangen, wenn Kaffee du, zu trinken. Also, wenn du richtig argumentierst, glaube ich, ja, dass du mit Fair Trade Fruit Loops auch im Starbucks ein Geschäft machen kannst, ja? Fair Trade. Fair Trade Fruit Loops, ja. Ja, nimm Fair Trade Kaffee auch Fair Trade Fruit Loops. Ja. Ja, die kosten ja das Doppelte und so. Mindestens. Aber frisch geloopt. Frisch geloopt, ja. Ja. Das ist wichtig, die Looping-Form. Von, ist, von argentinischen Bauern handgeloopt. Mhm. Das aber fair. Aber so fair. Also hier keine Kinder-Loops oder so? Nee, ordentliche Männer-Loops von gut ausgebildeten, gut bezahlten Profi. Genau, qualifizierten. Profi-Loopern. Profi-Loopern. Zertifizierten. Genau, pro-Zertifizierte. Genau. Ihr nehmt das Thema Fruit Loops nicht so ganz ernst, habe ich so den Eindruck. Ich muss das korrigieren, ich liebe Fruit Loops. Zu Recht. Richtig. Ja? Ja. Aber Esra, dann kannst du doch dem Henna jetzt immer so eine Care-Paket schicken oder so. So ein, wie er schon erwähnt hatte. Du bist nicht alleine, weißt du, wie früher. Du meinst, ich lasse die Luftbrücke. Statt den Rosinenbomber lasse ich den Fruit Loop Express genau. Vorbeikommen. Genau. Ja, das wäre echt gut. FedEx. Aber da Henna ja schon so treffend bemerkt hat, dass wir uns nur über das Internet kennen, könnte ich ihm einfach ein paar Fruit Loops jeden Tag mailen. Ja. Da freut er sich. So wie virtuell. Du musst nur aufpassen. Genau. Du musst nur aufpassen, nicht, dass du Milch in deinen CD-Slot schüttest. Ja, das überzeugt das mich nicht so ganz. Das kannst du machen, wenn du vorher eine Datensicherung gemacht hast. Unbedingt. Oh, Datensicherung. Wir sollten über Datensicherung sprechen. Das ist überhaupt ein schönes Thema. Genau. Ja, das ist... Und ein wichtiges Thema. Ein paar Floorscheiben. Ja, da kann ich ja doch was zu erzählen. Ja, wir hatten ja dieses Gespräch über Datensicherung. Viele schöne Stunden lang haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist. Und ich träume da heute davon. Ja, war traumhaft. Zu Recht. Und dann bin ich ja umgezogen hier in meine neue Heimat hier im Norden. Und die Menschen hier vor Ort haben mich auf ihre ganz einzigartige, unnachahmliche Weise begrüßt, indem sie kurz nach meinem Einzug hier eingebrochen sind und meinen PC geklaut haben. Und Nee, echt? Ja. Ja. Wie geil ist das denn? Ja, nicht nur den PC, also den PC, was rede ich? Also einen meiner PCs natürlich, mein Haupt-PC und mein Monitor dazu und eine Kamera und Windows 7 haben sie auch nochmal sich aus dem Regal gegriffen. Ja. Gut. Ja, sie haben es durchgefühlt. Hier Windows XP wollten sie nicht, nee, Windows Vista wollten sie auch nicht, Windows 7 Ultimate aber auch nicht, das war ihnen dann wohl zu wertvoll. Dann dachten sie, nee, nehmen wir Windows 7 Home Premium. Zum Glück eine Kopie, die ich sowieso übrig hatte. Als Nerd hat man sowas ja immer mal im Schrank stehen. Kann man sowas mal im Schrank haben? Genau. Und als Nerd hatte ich zum Glück auch noch jede Menge Ersatzhardware hier rumliegen. Insofern habe ich mir relativ schnell einen neuen PC zusammenbauen können. Aber hätte ich keine Backups gemacht, keine Datensicherung betrieben, auch externe Datensicherung, dann wäre ich jetzt aufgeschmissen. Ja. Aber da machen wir bei dir überhaupt keine Gedanken, weil du bist ja eigentlich mein, wie soll ich sagen, du bist sowas datensicherungsmäßig Heiligenschein-Vorbild. Der Datensicherungswissensexperte. Oh, vielen Dank. Ja. Zu viele Blumen. Wenn es um Datensicherung geht und wie das richtig sein muss, dann stelle ich mir immer den Henner vor mit so einem Heiligenschein und denke immer, ja, so muss es sein. Ich in dieser Maria-Pose, also mit gefalteten richtig, Händen. Richtig, mit den verschiedenen Möglichkeiten in der Hand. Nee, also in der einen Hand eine Festplatte und in der anderen Hand weiß ich nicht. Das Jesuskind. Muss man mit sehen. Genau so. Ja, so ein bisschen. Eine wahlweise DVD, CD, Blu-ray und USB-Stick und was auch immer. Alles nicht optimal für Datensicherung. Ja. Aber das ist durchaus korrekt. Ja. Aber einen Server hast du auch nicht mal einfach so in der Hand. Doch, mittlerweile auch geht auch das. Relativ kleine Systeme, aus denen man sich so einen Heimserver bauen kann. Meiner ist zum Glück etwas größer, sonst hätten sie wahrscheinlich auch geklaut. Und, aber der steht hier noch, da war ich auch froh. Die haben natürlich auch noch zusätzlich einen Server im Rechenzentrum, also selbst wenn sie die ganze Wohnung ausräumen, habe ich noch Daten irgendwo. Ja. Aber wenn sie auch da einbrechen, dann die Wolke ist schon nicht so ohne. Finde ich gut. Die Wolke ist super. Das ja. ist aber nicht die Wolke, sondern tatsächlich mein eigener privater Server. Bei der Wolke weiß man ja nebulös nie so genau, wo die Daten jetzt eigentlich gelagert sind. Ja doch, im Internet, da wo sie jeder finden kann. Im Internet. Eine der präzisesten Ortsangaben unserer Zeit. Wo ist denn das hier? Ja, Internet. Macht auch die Bild-Zeitung gerne mal, nicht, dass ich die lesen würde, aber Bild-Blog natürlich. Die Bild-Zeitung macht ja großartig, klaut sich irgendwelche Fotos von Google-Bilder zusammen und gibt als Quelle an Internet. Das ist absolut korrekt. Was ich auch letztlich ganz toll finde, dass die liebe Bild-Zeitung die Tweets des Tages publiziert. In ihrem Printmedium. Hat nicht die Welt damit angefangen, die Welt kompakt oder so? Dass die Welt kompakt war es. Genau, die Welt kompakt war es. Stimmt. Es war gar nicht die Bild-Zeitung. Das ist ja wie E-Mails ausdrucken. Die Bild-Zeitung ist mir leid, ich muss eine Richtigstellung schreiben. Es war nicht ihr, es war die Welt kompakt. Das ist ein Medienbruch, Elli, da hast du recht. Es ist ein bisschen wie E-Mails ausdrucken. Da hatte ich einen neben mir. Bei uns wird das heiß, das wird total praktiziert, E-Mail ausdrucken. Oh, schlimm, das tut jedes Mal weh. Ich hasse das so. Und jetzt machen wir ja gerade so den Bruch zwischen, wir haben von Novell Teaming eingeführt, also diese Collaboration Software. Und das kommen einige nicht ganz mit klar. Und deswegen legt man halt eben ein Dokument ab, eben in Teaming. Aber man schickt vorsichtshalber auch noch eine E-Mail mit dem Dokument, dass man das Dokument abgelegt hat. Ah, sinnvoll. Und dann rufen sie auch noch an. Sagt mir zwar mein Feed, dass das passiert ist, aber okay. ich finde es schön, ja. Ja, ich habe auch viele Kollegen auch immer schon gehabt. In jeder Firma ist das so, die, wenn sie eine Mail geschrieben haben, sofort anrufen und fragen, ob ich die eine Mail geschickt. Ganz genau, dass das mal ankündigen. Also wusste ich das nicht. Das könnte ich nicht lesen. Ja. Erklären Ihre Mail nochmal. Genau. Echt, es könnte ja sein, dass du sie missinterpretierst. Was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, aber trotzdem, nee, das geht nicht. Leute, E-Mail reicht. Ja, aber es ist schon witzig. Also wenn das dann so diese Collaboration-Software, muss ich sagen, da stoßen doch viele Leute an ihre Grenzen. Auch. Ja, das ist ja auch schon, das glaube ich. Das ist ja auch schon Hardcore. Ja. Ja. Das ist schon ganz schön nerdig. Ja, eben. Aber das ist richtig cool. Der Alltagsanzugträger, wie ich hier neben mir in der S-Bahn sitzen habe, der hat halt auch mal auf seiner Fahrt vom Büro nach Hause seine gesamte Geschäftskorrespondenz als E-Mail ausgedruckt in einem Stapel auf dem Schoß liegen und notiert sich dazu irgendwelche Sachverhalte, Gedankengänge, was auch immer, auf diesen netten Zetteln. Ja, mit einer gespitzten Feder, ne? Mit einer richtigen Vogelfeder und Tintenfass. Ich wartete auf die Schreibmaschine, die er auspackt, hat aber nicht getan. Ja. Aber ich habe ihn gefragt, ob ich ein Autogramm bekomme. Er hat mich dann ein bisschen verwundert angeguckt. Das war ihm irgendwie nicht so geheuer. Zu Recht. Egal. Aber hatte der auch so einen Vorordner? Das sind ja diese Aktendeckel mit diesen verschiedenen Fächern. Die finde ich super schön. Ja, nein, er hatte einen Registerordner. Ah. Ja, die sind auch schön, ja. Ja, farblich sortiert. Ah. Wohl nach, nach Priorität geordnet. Mhm. Das weiß ich nicht. Ja. So ein Reißwolf nebenbei. Ja. Auch schön, ja. Ja. Ja. Genau. Ich liebe bin total traurig, ich kriege überhaupt gar keinen Spam. Ich leite dir ein bisschen was weiter, du. Nee, alles gut, alles gut. Das ist jetzt, ja, genau. Ich weiß überhaupt gar nicht, was angesagt ist. Ich weiß gar nicht mehr, was eine Penisverlängerung heutzutage kostet und so. Wir haben einen super Firewall, läuft bei uns. Ja. Ja, ist out? Da ging der Henner schon wieder offline. Ja. Soll ich kurz mal zu Spam was erzählen? Du kannst ja so lange versuchen, Henner zu erreichen. Ja, ich ruf mal den Henner nochmal an und du erzählst mal was zu Spam. Richtig. Spam ist großartig. Ich liebe Spam. Mittlerweile ist auch ist momentan in. Da ist er wieder. Ja. Er kommt gerade. Nee, verbinden. Also er kommt gerade online. Sag ich ja. Er verbindet. Oh Gott. Sich. Er verbindet sich abgebrochen. Oh, die ist abgebrochen, die Verbindung. Ganz dann möchtest du noch weiter was über Spam sagen? Ich erzähle jetzt weiter über Spam. Kürzlich schreiben mich immer mehr afrikanisch-nigerianische Menschen an, die irgendwo in irgendwelchen obskuren Ländern Verwandtschaft haben. Guten Tag. Ja. Ah, da ist er wieder. Guten Tag. Ja. Ich weiß nicht, warum ich weg war, aber ich war weg. Verwandtschaft in afrikanischen, nigerianischen Ländern sind wir gerade. Genau. Nein, nigerianisch-afrikanische Menschen, die in irgendwelchen westlichen Ländern Verwandtschaft haben und Millionen, / Milliarden vererbt bekommen haben. Die können sie aber leider nicht in diesem Land abholen, weil es sie dann zu viele Steuern kosten würde. Deswegen würden sie gerne dein Konto dazu haben, dass sie diese 80 Milliarden Dollar in ihr Land bekommen. Versprechen dir dafür natürlich einen kleinen Obolus von 1%. Mhm. Aber das ist ja der älteste Scam, den es gibt im Netz. Eigentlich die Nigeria Connection. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr Nigeria. Aber also, so ging das los, glaube ich, in den 90ern. Genau. Ja. Und wenn man ich habe jetzt 80 Millionen auf dem Konto. Oh, und, ja. Ja. Ach, das funktioniert. Die ganzen Jahre haben alle das immer nur für Betrug gehalten und das geht wirklich. Ja, das wäre genau, das geht wirklich, ja? Ich bin der Erste, der es einfach mal versucht hat und jetzt, zack. Nee, interessant, gibt ja eine ganze Szene, die sich darauf spezialisiert hat, diese Betrüger selbst zu betrügen. Also es ist ja ein Sport. Wenn man sich mit diesen Leuten einlässt, dann fordern die einen ja irgendwann dazu auf, Geld zu überweisen. Man muss irgendwelche Gebühren zahlen, damit diese Riesenüberweisung von 80 Milliarden da stattfinden kann. Und so verdienen die ja ihr Geld. Und die Königsdisziplin ist jetzt diese Leute, diese Betrüger dazu zu bringen, dass sie dir irgendwas überweisen. Ja, ich muss hier in Deutschland für irgendein Konto, bla bla bla, Zoll, irgendwelche Gebühren bezahlen und oder ich muss wissen, dass ihr legitim seid und zum Beweis brauche ich jetzt bitte 50 Cent von euch überwiesen oder ein Foto, auf dem ihr das und das macht, um zu beweisen, dass ihr es ernst meint. Und die Ergebnisse veröffentlichen sie dann im Internet als Beweisstücke. Und das ist ein florierender Sport. Und das kann ich mir auch ganz lustig vorstellen. Ja. Ja. Ja, also ich kann ja leider nichts überweisen, weil ich ja solche Anfragen gar nicht erst bekomme. Ja. Die sind aber auch selten geworden, oder? Selten. Was ist denn gerade ganz angesagt? Die kriege ich so alle 3 Tage mal eine. Kriege ich gerne mal. Ich habe dann natürlich auch so eine Adresse, wo ich mich überall sozusagen, wo da überall versaubeutelt wird, ja, also wo kommt's, bam, hier, nimm die Adresse und da kommt da schon alle 3 Tage sowas an. Also sowas kriege ich selten, ich gucke jetzt mal in meinen Spam-Ordner, da ist Diät, ja, nochmal Diät, dann würde ich mal sagen, Kategorie Viagra, heißt anders, aber... Und dann Sex ganz Pills. Ja, genau, irgendwelche Pillen und ein großer Trend im Moment sind Uhren, Armbanduhren, genau, Schweizer Chronometer. Die Rolex. die Rolex auch. Ich habe völlig angefangen, wie der Trend, was macht man da, macht man da, gibt man da eine Rolex, die man so? Die, nee, die musst du kaufen. Ja, hier zum Beispiel eine Betreffzeile, sieht wie Schweizer Armbanduhr aus, kostet 135 Euro, kaufen Sie eine. Das ist mal dezent. Und der Schweizer, ist nicht Swatch auch aus der Schweiz? Kriegt man die nicht schon billiger? Ja, genau. Ja, will ich mal billiger, ja. Ellie. Aber sieht ja auch mal aus wie... Ellie, ich kann dich irgendwie gar nicht hören. Sorry, du verzerrst gerade ein bisschen ja. Arg, ja? Schon wieder. Ja doch, leider schon wieder. Ja. Das macht sie manchmal. Sie glaubt es mir noch nie. Dann hört sie es manchmal selber und dann... Ach, du meinst, sie spricht gar nicht wirklich so, sondern das ist nur ein Übertragungsfehler? Das ist so ein Voice Converter. Ja, jetzt hört man nur noch Rauschen. Nur digitales Rauschen? Auch schön. Aber ich sag auch gar nichts. Was erzähl ich immer noch? Ja, ein bisschen. Immer noch. Ja, irgendwann hört das Verzerren dann auch mal auf. Es wird besser. Oder auch nicht. Oder? Ja. Das wird besser und besser. Ein bisschen. Wart noch mal ein bisschen. Sag mal irgendwas Bedrohliches, dann klingt das vielleicht ganz cool sogar. Genau. Sag mal, Ketchup-Boykott. Um Gottes Willen. Nee. Hauptsache ich verzeihe jetzt nicht mehr, oder? Aber es sieht schon ein bisschen besser aus. Oder nicht? Aber tust du noch. Also bei mir akustisch zumindest ein bisschen. Ja. Das höre ich auch noch. Aber ich höre es ja nicht, weil ich habe ja meinen Monitor aus. Das ist durchaus richtig. Ich persönlich mag ja auch Analog-Spam. Du meinst so Papier? Altmodisch. Ja, genau, was ich immer so im Briefkasten habe. Ja? An alle Haushalte dieses Hauses. Alle Haushalte dieses Hauses, ja. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend immer. Oder an die Sparfüchse des Hauses. Ah. Auch schön. Clever, ja. Ja, genau. Schmeiße ich immer direkt weg. Ich auch. Ich frage mich, wie sich das rechnet, denn der Aufwand ist ja doch etwas höher als beim Spam-Verschicken im Internet. So ein bisschen. Ein bisschen. Manches kommt ja dann auch hübsch gebundelt mit Post, also mit Zeitschriften. Die man auch nie bestellt hat, aber die plötzlich trotzdem da sind. Ja, oder wobei, sogar bei bestellten Zeitschriften, ja. Genau. Dagegen kann ich natürlich nichts Böses sagen. Das ist gehört dazu. Freie Zeitschriften finanzieren sich nun mal so. Ja, klar, aber ja, also ich habe ja nichts gegen Werbung in Zeitschriften im Allgemeinen, ist überhaupt kein Problem, gucke ich mir auch an, finde ich toll, aber diese Beilagen, die dann das Heft ungefähr noch doppelt so dick machen, finde ich ein bisschen okay, ja, kann man machen, aber... Haben Vorteile, man kann sie leicht rausnehmen und sie das ist mehr. Richtig. Und man kann sie benutzen als Lesezeichen. Das stimmt auch. Aber da reicht eine. Stimmt. Eigentlich schon, ja. Oh, du bist. Eigentlich müsste jetzt. Elli, du hörst dich wieder normal an. Ja. Klar und deutlich. Super. Wunderbar. Yeah. Ja, aber ihr wollt jetzt nicht. Aber ihr müsst doch die neue Sommerhaarmode wissen. Deswegen ist so eine Beilage doch total wichtig. Ja, aber ich spreche ja von der neuesten Gravis-Beilage in einem Computerfachmagazin deiner Wahl. Ja, da ist interessiert was kein über Mensch. Mode drin, ja. Genau. Das stimmt, ja. Wobei, hübsche Taschen, aber ja. Ich war ja letztens bei Gravis. Selber schuld. Ja. Wir haben hier keinen Apple Store. Darum das geht es du. Nicht. Darum geht es. Ja, nützt aber nichts, aber ich brauchte ja nun mal schnell meine Täschchen für iPad. Ja. Und dieser Verkäufer hat mich... Da habe ich mich nachhaltig gefragt, ob der mich jetzt total verarscht hat oder nicht. Wieso? Oder einfach, ob der gewollt witzig war oder ob der was genommen hat oder so. Wieso? Ja, weil er kommentierte alles. Erstmal hat er jeder seiner Schritte, die er so machte, hat er okay. erklärt. Erklär ich dir, wenn der Ton aus ist, woran das liegt. Kann ich dir genau erklären, woran das liegt. Und danach meinte er dann noch, und dann hat er ja, ich habe meine EC-Karte bezahlt. Und dann verglich er meine Unterschrift mit der auf der Karte und meinte, es könnte hinkommen. Das sage ich aber auch öfter mal. Und das, ich weiß nicht, und du kennst mich ja, so, ja, wenn ich auf ganz fremde Leute treffe, das mag ich nicht. Da bin ich halt sehr nordisch und das war mir irgendwie alles zu viel Kommunikation und ich war echt nur so, geben Sie mir meine Karte und meine Tüte und ich will hier raus. Du bist, ja, nett. Du bist eine herzallerliebste Kundin. Warum? Du kommst rein, du nervst nicht, du nimmst nur, was du möchtest und gehst gleich wieder. Finde ich großartig. Das sind die liebsten genau. Verkäufer, ja. Ja. Auch unter den Nerds beliebt. Obwohl, ich konnte mich nicht entscheiden, weil das war ja eine taschenauswahlmäßig Designfrage. Designfrage. Und da habe ich jetzt erstmal mir alles angeguckt und so und stand da, ich glaube, eine halbe Stunde dann davor. Und das war aber auch alles nicht, weil war ja nicht die Gucci-Tasche dabei, wissen wir ja. Ja. Und dann sprach mich irgendwie so ein Typ an und meinte zu mir, ob ich denn ein iPad hätte. Und da hätte ich fast gesagt, nee, ich finde nur die Taschen so schön. Das hättest du sagen sollen. Sowas mache ich gerne. Ja, ich ja nicht. Ich denke dann immer, oh, jetzt sei doch nicht wieder so ein Arsch wie sonst. Nein, drauf. Das mögen die Verkäufer. Nee, das war ein Kunde. Ach so. Ja, die mögen das erst recht. Vielleicht war das auch nur, vielleicht wollte der mich auch einfach nur so ansprechen, fällt mir jetzt gerade ein. Könnte auch sein. Ach so. Ja. Das merke ich ja nie, sowas. Ja. Und dann kam von mir so ein gequältes Ja, aber eigentlich, also die Leute, die mich kennen, die wissen dann sofort, bitte nötigen Sie mir jetzt kein Gespräch auf. Aber der kannte mich ja nicht und hat mir trotzdem ein Gespräch aufgenötigt. Ja, dann war das wahrscheinlich tatsächlich eine Anmache. Heutzutage ist richtig. Sowas halt ein Anmachspruch. Was haben war Sie das? Ein iPad? Haben Sie ein iPad, ja. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert, weil ich ja wieder nicht... Ja gut, der arme Kerl konnte ja nicht wissen, dass er auf dich trifft. Ja. Ist auch nicht besonders originell, also ist schon was anderes, ne, aber nicht sehr schlau, die Anmache. Vielleicht hätte er was sagen sollen wie, gibst dich auch als App oder so. Funktioniert das? Zu meiner Zeit früher hat man ja gesagt, auch hier. Genau. Oder der Klassiker, der beste Anmachspruch aller Zeiten, der wahrscheinlich auch nie aus der Mode kommt, der ist, Ja, der ist super. Ja, funktioniert immer, oder? Ja, großartig. Ja, der ist super, ja. Aber magst du auch Redundanz so sehr wie ich? Kommt drauf an. Wie zum Beispiel, darf ich dir mal eine dumme Frage stellen? Ja. Ja. Meine Lieblingsantwort, noch eine? Ja, die ist schön. Ja. Na, auch hier? Ja, aber ich auch sag mal, Anmachsprüche, ganz ehrlich, so richtig originelle, habe ich jetzt in meinem Leben wenig erlebt. Also es war eh schon so die Nah-Variante. Hört jetzt echt gut. Mich würde das sofort überzeugen. Na, das ist doch alles geklärt. Ja, eben. Ist alles drin? Kann losgehen. Prägnant, aussagekräftig? Ja. Ja. Ja, wir Männer sind halt da eher praktisch. Ne? Viel besser finde ich noch Augenzwinkern und reicht. Ja, da ist auch deine Absicht gleich klar. Ja, genau. Ja. Und du sparst Zeit. Ja, brauchst kein einziges Wort. Genau, Energie, du musst die Stimme nicht verwenden. Ja. Ist großartig. Kennt ihr diese schleimigen Typen, die so total von sich selbst überzeugt sind? Klar. Diese schmierigen. Also so jemand wie ich. Da letztens wieder einer an der Tankstelle getroffen und das ist sensationell. Das ist wie so ein, eigentlich findet man die eklig, aber man muss hingucken. Ja, das nennt man Faszination des Grauens. Ja, genau, so ist das. Und das war echt so. Das war, ja, der war so schmierig und dann in seinem Cabrio und da war wirklich jedes Klischee bedient. Und ich habe einfach nur hingestarrt, weil ich dachte, das ist unfassbar. Vielleicht ist es Schlangenleder, Cowboy-Stiefel, alles, was ihr wollt. West Coast. Vielleicht war das ein ganz netter und du hast ihn jetzt verpasst. Genau. Weiß man ja nie. Ja, ich bin ja verheiratet, ist ja. Ich bin ja, deswegen verstehe ich auch solche Geschichten wie mit dem iPad nicht. Weil ich bin. Was ich verstehe. Was mir passiert ist, ich war im Mediamarkt und habe im Mediamarkt zwei iPads verkauft, aktiv. Du arbeitest für aber nicht den Verkäufer. Da, für den Verkäufer, der da was? Weil, ja, ich stand da, hab so ein bisschen an einem iPad rumgespielt und auf einmal standen zwei Leute um mich rum und haben mich über das iPad ausgefragt. Mhm. Ich habe denen halt wahrheitsgemäß alles so schön beantwortet und irgendwann haben sie dann gemeint, jo, hätte ich dann doch gern eins. Und dann stand irgendwie der Verkäufer neben mir, hat ein bisschen verwundert geguckt und ich habe ihn einfach nur gefragt, ob noch zwei da sind, weil die Herren möchten gern zwei kaufen. Hast du eine Provision bekommen? Nee, leider nicht. Ich hätte mal fragen sollen. Mhm. Auf jeden Fall. Aber das war, ja, es war sehr, sehr amüsant. Hat mir viel Spaß gemacht auch. Ja. Aber das Gespräch mit dem Typen war relativ schnell beendet, als er meinte dann zu mir so, wie ich dann das iPad so finden würde. Und dann habe ich dann meine Einschätzung gebracht und so. Dann meinte er, ja, also ich finde es halt zum Schreiben nicht so doll. Und dann sagte er, ja, aber das iPhone wäre ja auch nicht zum Schreiben so doll und so. Yes. Und er würde halt viel im Auto schreiben. Was? Bei ja, Fahrt? Und dann guckte ich ihn an und dann meinte ich, ah, Sie fahren mit Chauffeur? Ja, hätte er dann ja gesagt, hätte er implizit nicht gehabt. Ne? Implizit klang das ja bei ihr dann schon durch. Ich kann mir dieses Gespräch jetzt so lebhaft vorstellen, weil implizit klang das bei ihr mit. Ja, Sie fahren mit Chauffeur, in Klammern, so ja, wie ich, Ausrufezeichen. Auch, genau. Ja, was hat er geantwortet? Nee. Also, ja, da war das Gespräch so ein bisschen abgebrochen in dem Moment. Er hat nichts geantwortet, irgendwie, nee. Und ich fand, er hat mich dann einfach, ja, wieder den Taschen zugewendet. Das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich aufsuchen. Ja. Ja. Hast du eine gefunden? Ja, aber ich bin nicht zufrieden. Ach so. Verstehe ich. Da meinte mein Mann am Telefon, warum hörst du dich so traurig an? Meine iPad-Tasche ist nicht so schön. Ja, super. Aber du hast sie wieder stundenlang ausgesucht. Dann hast du die hässlichste genommen und dann warst du unzufrieden. Nein, ich habe die... Ich klagen kann. Von den schlechtesten habe ich noch die beste genommen, weil die ist immer noch relativ zu schlecht. Nee, deine... Mir gefällt die auch nicht so sehr. Ist ja nur Nee, mag ich nicht. Man muss dazu sagen, ich habe es ja durchgesucht. Was? Ja, für mein MacBook auch eine Tasche. Also in der Firma. Ja. Ja. Da müssen wir ja Beschaffungsanträge machen. Und dann hat er eine Tasche von Mandarin Duck. Also die Frauen, die jetzt zuhören, die wissen Bescheid. Das ist ein teurer Taschenhersteller. Und ich habe gedacht, naja, gucken wir mal, ob wir es durchkriegen für 279 Euro. Ein schönes Netbook kriegt man dafür. Und da ist eine Tasche dabei. Genau. Ja. Ja. Ich hab's irgendwie. Ich hab's dieses Mal auch wieder so machen sollen. Aber ich schäme mich deswegen immer noch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hab eine hübsche Tasche von Crumbler. Dafür. Ja? Ja. Großartig. Ich finde die Gucci-Tasche wirklich schön, aber die kostet 190 Euro. Nein. Ja, okay, die habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass sie alle irgendwie mit derselben eklig hässlichen braunen Louis Vuitton-Tasche rumrennen. Oh nee, die ist hässlich. Handtasche, iPad-Tasche, Brieftasche, ja. iPhone-Tasche, was sie alles haben. Ja. Und alles gleich hässlich. Die Logo-Bags, ja. Ja. So. Nee. Aha. Ja. Wollen wir mal zurück zum Grillfleisch kommen? Nee, wieso? Notebook-Taschen ist auch ein schönes Thema. Henna, was hast du denn für eins? Für ein Notebook habe? Ja, und die Tasche dazu. Ach, die ist wichtig, ja, das sehe ich ein. Ich hab zwei Notebooks. Das eine Notebook wiegt ungefähr 400 Kilogramm und der Koffer ist entsprechend. Also damit kann man auch auf Weltreise gehen. Das ist ein gigantisches Teil, ist glaube ich auch sogar schwerer als das Notebook an sich. Wenn man das Ding anhebt, muss man erstmal überlegen, ist da jetzt wirklich das Notebook drin oder nicht. Das kann man am Gewicht nicht erkennen, weil, ja, enorm. Und das andere ist ein 7 Zoll Netbook, das allererste Netbook von Asus damals, und das da kam eine Tasche mit im Lieferumfang. Also auch vollkommen unspektakulär, einfach so ein Stofffetzen. Ist leider nicht sehr spannend, was ich jetzt. Ich habe nichts von Gucci und kein Krokodilsleder, auch keine Menschenhaut oder irgendwas Abgefahrenes. Langweilig. Ja. Ich bin nicht so der Notebook-Typ. Notebooks kann man halt nicht selber zusammenbauen und auch nur eingeschränkt auch frösten. Deswegen habe ich mehr PCs als Notebooks. Und dafür brauche ich keine Taschen. Das ist auch ein Vorteil. Ist wahrscheinlich für eine Frau eher ein Nachteil dann. Ne? Man kann keine Taschen. Eine LAN-Party? Gibt es eine tolle LAN-Party-Case für Rechner? Natürlich. Ich hab mehrere LAN-Party-PCs. Die haben ihre eigenen Taschen, aber das sind keine Notebook-Taschen, sondern das sind Reisetaschen. Ein Koffer, also ich kenn, und auch zum Rollen? Oder? Ja, ein Koffer, so ein Trolley. Und da ist, der hat nur diesen einen Zweck, diesen LAN-PC samt Monitor zu beherbergen. Und eine Reisetasche, in der auch nur ein PC steckt. Aber ich kenne das, ich kenne so ein Teil, das ist wie so ein Gerüst. Also das ist so wie so ein Rucksack, den du aufmachen kannst und da stellst du dann dein Gehäuse rein und an den Außenseiten kannst du dann noch Monitor, Maus, Tastatur, was du so alles brauchst, Boxen, schön dran befestigen und das dann alles in so einem riesigen Rucksack sozusagen, ja, den du dann durch die Gegend tragen kannst. Das fand ich großartig. Auch, aber das benutze ich nie. Irgendwie ist es doch einfacher, den Koffer aufzumachen. Machen, alles reinzuschmeißen und wieder zu. Und ja, das ist richtig. Ja. Ja, ich meine, mittlerweile mit den TFT-Monitoren ist das alles gar nicht mehr so schlimm, aber früher? Ja, früher. Da gab es auch abenteuerliche Konstruktionen, um so einen 19-Zoll-Röhrenmonitor genau. auf dem Rücken zu transportieren und den Tower dazu. Das waren Zeiten. Da war das wirklich Sport. Ne? Also da hatte E-Sport, meine ich, eine ganz andere Bedeutung. Genau. Ja, das ist richtig, ja. Da gab es noch die tolle Sportart des Diskettenweitwurfs. Disketten? Ja. Ja. Die 5 1/4er waren geil. Die sind schön weit geflogen. Das stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja. Und viel mehr kann man mit den Dingern ja auch nicht machen. Das passt ja nicht drauf. Genau. Und nee. Sind sowieso immer kaputt. Ja. Immer. Aber also dieses auf Diskette speichern und als dieses Betriebssystem irgendwie noch auf 20 Disketten oder so kam, das war schön. Ja, und die letzte davon war kaputt dann meistens, hat man dann ganz am Ende des Installationsvorgangs gemerkt. Der letzte Sektor. Ja, genau. Ja. Als ich da ein Staubkorn unter die Metallabdeckung getan hatte oder so. Genau. Ja, großartig. Ich hatte letztens jemanden, der zu mir sagte, ja, ich habe ja noch... Windows 98 an meinem Rechner. Mein Rechner hat auch keinen USB-Anschluss, weil brauche ich ja nicht. Ich habe ja ein Diskettenlaufwerk. Was? Moment, also wann hattest du dieses Gespräch? Vor 3 Wochen ungefähr. Nee. In diesem Jahr? Ja. Ja, großartig. Dann hast du gesagt, die 90er haben so angerufen und wollen ihren Rechner zurück. Gibt es überhaupt noch Disketten zu kaufen? Das war auch meine Frage. Ich so, da wird es aber schwierig mit der Diskettenbeschaffung. Naja, sagt er, das wäre also gar nicht so schlimm, weil man könnte ja über eBay günstig an Disketten kommen. Du Scheiße. Nein, es gibt tatsächlich auch noch neue Disketten. Das war gerade in den Medien, in ausgewählten Medien. In der Tagesschau kam es, glaube ich, nicht, dass Sony aus der Diskettenproduktion aussteigt. Und ich glaube, zum Ende des Jahres oder so. Aber andere doch Firmen, schon. So wie Werbateam, die verkaufen immer noch Disketten. Und es gibt wohl noch einen Markt dafür. Ja. So ein paar 100 Millionen werden davon noch immer noch verramscht. Ah ja, gut, überleg dir das mal. Willst du einen Deed auf Diskette weitergeben, brauchst du ja schon 5 bis 8. Das haben wir gemacht mindestens damals, ja. Da ja, ich weiß. Die ersten MP3-Dateien mit WinZip aufgeteilt auf 3... Ja, ja. Genau. Und auf 3 Disketten weitergegeben. Dann hast du dich verrechnet und dann waren die Pakete nicht 1,44, sondern 1,5 Megabyte groß und schon ging es nicht mehr. Musstest du alles nochmal machen. Ja. Hast du nochmal 4 Stunden gebraucht. Ja. Ja. Das ist aber eigentlich... Das ist ja auch, wir haben auch, Fesra und ich haben letztens auch wieder drüber gesprochen, als man so liebevoll Kassetten aufgenommen hat, denn für seine Flamme. Das Mixtape. Mixtapes. Mhm. Und das ist eigentlich ähnlich und das geht natürlich jetzt alles so ein bisschen verloren, ne? Na gut, dann schickst du halt deinem Liebsten deinen neuesten Genius-Mix von iTunes. Ja, den macht er auch noch selbst. Ja, musst du nicht mehr groß was machen, klickst einfach nur Knöpfchen. Alles gut. Ja. Aber wie viele Stunden man vorher schön vor dem Radio gelegen hat. Genau, um den Song aufzunehmen. Und dann hatte, um den Song aufzunehmen, genau. Und dann kam Werbung oder eine Verkehrsmeldung mittendrin und schon hast du gekotzt. Allerdings. Da bist du gestorben. Ja. Meine ersten selbst aufgenommenen Kassetten, da hatte ich noch nicht mal so ein Gerät, das Radio und Kassettenrekorder vereinte und auch keine Kabelverbindung, sondern tatsächlich durch die Luft die Schallwellen in den Kassettenrekorder ins Mikro. Ja, so habe ich das auch gemacht. Wenn ich im Hintergrund mein Zimmer aufgeräumt habe, dann hat man das auch gehört. Genau. Oder wenn dann die Mutter reinkam, das alles mit drauf. Ja. Ja, sowas gibt es heute nicht mehr. Und dann waren wir ganz, ja, da war derjenige, der das Doppelkassettendeck hatte. Ja! Der gefragteste Mensch war der Klasse. König. Allerdings. Ja, ja, ja. Das war der Hammertyp, ja. Stimmt. Ich hatte noch Bänder mal. Also ich hatte so ein Bandaufnahmegerät. Wo, ne? Weißt du, wo man so diese alten wie Filmbänder, also wie diese Filmrollen so reingemacht hatte und hat dann von, so von links nach rechts aufgenommen. Hui. Ja. Ja. Hast du auch auf Papyrus noch geschrieben oder noch auf in Tonscherben geritzt? Am Anfang habe ich in Steinwände gemeißelt. Oh. Ja? Gemeißelt sogar. Aber ja, bin dann recht schnell zur Gebärdensprache gewechselt. Nicht schlecht. Also Tonbänder, hast du die noch, die Tonbänder? Hast du die noch irgendwo rumliegen? Oder die sind irgendwann einem Umzug zum Opfer gefallen. Aber ich habe noch meine Schallplatten. Ah, also gehörst du auch zu den Leuten, die die habe ich auch noch, ja. Ja, auf den vermeintlich besseren Klang der Schallplatte. Wenn sie nicht zerkratzt war, nicht großer Wärme ausgesetzt war, sodass sie sich gewellt hat und sofern du einen gescheiten Tonabnehmer hattest, gescheite Kabel und gute Boxen, war der Klang doch annähernd mit einer... Lautsprecher hast du dann. Was? Also wenn du schon den entsprechend guten Tonabnehmer hast und die entsprechend teuren Kabel, dann hast du auch Lautsprecher und keine Boxen. Ja, mehr. Du weißt, was ich meine. Deswegen. Tonwiedergabegeräte. Ja. Ja, richtig, Bildwände. Genau. Bild. Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung wie professionell und leidenschaftlich gerne grillen. Da kommt es nicht auf den Genuss an, sondern auf die ganze Vorbereitung und die ganze Arbeit, die damit zusammenhängt. Dieses Teil aus der Packung zu holen, dauert ja schon eine Stunde, das zu entstauben und dann den Abnehmer draufzulegen und auch das, also die Musik selbst ist dann sehr viel kürzer als die gesamte Vorbereitung. Ja. Ja, aber wer es mag, ja. Also wahrscheinlich ist es schneller, ein komplettes Orchester zu gründen und ein Stück einzustudieren, als so eine Schallplatte aufzulegen. Das mache ich als Alternative auch immer, weil ich habe ja keinen Schallplattenspieler mehr. Nee, ich auch nicht. Das ist natürlich lustig. Du hast diese Schallplatten, man will sich davon auch irgendwie nicht trennen, weil, Weil? Ja, das waren ja die Lieblingsschallplatten und so. Aber es ist relativ sinnlos. Ja, ich bemühe mich ja auch immer, oder ich rede mir immer ein, ich möchte gerne die Sachen, die ich habe, noch digitalisieren, dass ich sie mir auf dem Rechner anhöre. Ich schon lange von und hab sie schon lange gekauft. Also ich habe sie schon alle, habe aber trotzdem die Platten noch. Moment, du hast sie alle gekauft? Ja. Wie? Wo? Ja, du hast es nochmal gesehen. Ja, nochmal halt. In digitaler Form, ja. Ja. Mhm. So ging es mir auch. Ich habe eine Kinderlieder-Schallplatte, die ich sehr mochte in meiner Kindheit, digitalisiert, sehr aufwendig und danach festgestellt, dass es das längst alles, das MP3 im Internet gibt, legal und sowas zu kaufen. Mit 10-mal besserer Tonqualität. Ja, naja. Egal. Naja, gut. Ja, aber gut. Manchmal finde ich das auch so, wenn du denn alte Sachen hast, die du total super fandst und die du dann irgendwann mal später wieder siehst, dann sind sie gar nicht mehr so. Das sollte man generell nie das tun. Das sollte man nicht machen, ja. Wenn du irgendwas ganz super genial in Erinnerung hast, nie wieder machen. Ist uns letztens passiert mit Miami Vice. Oh Gott. Ja, aber du meinst nicht den Film, sondern tatsächlich die Serie von damals. Ja, ja, die Serie. Good old 80s mit hochgekrempelten Jackettärmeln. Ja. Du hast das irgendwie vom Feeling her, hätte ich gesagt, das war so cool, das war so eine geile Serie und spannend und super. Und dann haben wir gesagt, ach ja, Mensch, du, kostet ja nichts, ne? Kaufen wir uns mal die Staffel und ja. Und es ist langweilig. Es ist so langweilig. So langweilig. Ja. Deswegen gucke ich kein A-Team mehr. Langweilig. Ja, das ist. A-Team, nee, mache ich auch nicht. Ja. Ist ein Phänomen. Also waren die Menschen, waren wir in den 80ern einfach so viel leichter zu unterhalten, dass uns wie Miami Vice das gereicht hat, wenn ein schönes Auto durch eine schöne Landschaft fährt und im Hintergrund ist Fahrstuhlmusik für 10 Minuten am Stück. Das hat uns gereicht. Das kann doch nicht angehen. Ja, doch, es hat gereicht. Nein, aber das Ding ist, also du siehst ja, das war noch bei vor anderen Film, es ist ein anderes See. Erlebnis heutzutage. Also die Schnitte sind ja auch viel langsamer. Die Story wird wesentlich langsamer erzählt. Heute muss irgendwie ganz, ganz viel, ganz schnell kommen, damit man das irgendwie spannend findet. Und ich sag nur, der letzte James Bond, guck dir die Opening Scene an mit den wahnsinnig schnellen Schnitten, wahnsinnig schnellen Kamerafahrten. Vergleiche das mit Dr. No. Und vergleiche mit Dr. No oder mit 2001, Odyssee im Weltraum. Stichwort Reizüberflutung, wollte ich sagen. Ne? Ja. Genau. Und da hat das Auto schon gereicht, ja. Und? Mehr hatten wir auch damals nicht. Wir hatten ja nichts. Ja, aber Länge ist ja nicht gleich Länge. Man kann eine Länge sehr gut und sehr wirkungsvoll inszenieren, so wie bei 2001 oder wie bei Spiel mir das Lied vom Tod. In den ersten 15 Minuten wird nicht gesprochen und ist trotzdem großartig, auch heute noch. Aber bei Miami Vice ist wirklich objektiv langweilig. Das kann man nicht spannend finden. Da passiert einfach nichts. Das stimmt, ja. Und es hat auch keine Atmosphäre. Captain Future ist genau so. Captain Future fand ich damals auch großartig. Ich auch. Habe ich auch nie wieder gesehen. Das solltest du auch nicht tun. Werde ich auch nicht. Nee, ich habe es leider gemacht. Tja, schlecht. Mit ein bisschen Glück sind die Sachen dann trotzdem noch ganz gut. Tom und Jerry zum Beispiel. Zum Beispiel, das ist immer gut. Großartig. Ja, oder Saber Rider. Super. Ja, habe ich alle Folgen auf Videokassette. Videokassette, da hast du einen eigenen Raum für wahrscheinlich, oder? Die Teile sind ja erschreckend groß. Jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, zucke ich zusammen. Und die passen in einen großen Alu-Koffer. Oh. Ja. Ich habe sogar noch ein Videokassettenabspielgerät. Wow. Ja. Ich weiß nur nicht, wie ich das an meinen Fernseher rankriege. Da gibt es an deinem Fernseher keine Anschlüsse mehr für. Aber es gibt, glaube ich, so Skat auf S-Video oder so. Aber da hilft ein Adapter. Das ist ja nämlich irgendwie so die Zeit damals, so die Anfang der 90er, wo man als Frau ja von PCs keine Ahnung hatte. Da war ich in irgendeinem PC-Höker, die sich ja damals erst so aufgemacht haben und habe mir dann einen Adapter rausgesucht. Du hast das ja gerade gesagt, Fessra, ich gucke mir das dann an und hol mir das dann selber. Stand an der Kasse und da meinte der Typ dann zu mir, ja, das ist ein Adapter. Und ich so, richtig? Und dann dachte er ja, ich bin ja eine Frau, nicht doof, und sagte dann zu mir, Jonas, alte Tastatur, neuer PC. Und dann meine ich, ja, und dann kam irgendwie, weiß ich nicht, die Anschlüsse, ich erinnere mich nicht mehr, und dann meine ich, steht ja drauf. Ja. Ja, und dann war das Gespräch auch beendet und er hat abkassiert. Aber das war sehr schön. Und dann noch die mit den großen Pümpeln. Ja, du meinst den kleinen DIN auf PS2 wahrscheinlich. Genau. Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja. In meiner Sprache der große Pümpel auf PS2, weil den DIN wusste ich nicht mehr. Aber es ist schön. Gefällt mir. Aber fand ich schön, also dass er sich versucht hat, irgendwie nochmal so anzupassen. Aber hat nicht so bei mir nicht so gefruchtet. War ähnlich wie jetzt. Vorgestern oder gestern, wann habe ich das gekauft? Gestern. Die Hülle? Gestern. Ja, danke. Gerne. War so ähnlich. War so ähnlich. Sehr schwierig. Ja, so geht's. Ja, alte Medien sind ein schönes Thema. Erschreckend auch oft, womit wir früher gelebt und gearbeitet haben. Würde ich heute nicht mehr überleben. Ja. Och, naja. Also ohne MP3? Das geht nur wirklich schwierig. Ja. Also ich bin ja auch ohne Navigations-App fein. Ich würde nirgendwo ankommen. Ich wäre jetzt noch auf irgendeiner Straße unterwegs. In irgendeinem fremden Land wahrscheinlich. Und ich finde es auch sensationell, wie viele Telefonnummern ich mir offensichtlich früher gemerkt habe. Heutzutage kann ich noch nicht mal mehr meine eigene oder die von meinem Mann kann ich auch nicht. Ich auch weil nicht. Macht doch nichts. Ist ja also ich kann die von deinem Mann auch nicht. Aber meine eigene kann ich auch nicht. Nee, das stimmt. Ja. Wieso kannst du denn die von meinem Mann nicht? Ich hab sie vergessen. Ich muss sie hier irgendwo notiert haben. Ja. Aber, nee, er ruft mich immer an. Ja, genau. Auch genialste Argumentation einer, entschuldige bitte, Annie, Frau, die ich jedes Mal wieder höre, warum soll ich denn meine Telefonnummer kennen? Ich rufe mich ja nie an. Ja, ist doch vollkommen gerechtfertigt. Absolut. Ja, nee, ist klar. Stimmt doch auch. Was ist denn dagegen einzuwenden? Ja, aber wenn du sagst, hey, ich habe eine neue Telefonnummer und die jemand fragt, ja, wie lautet sie denn? Und du dann sagst, dann gucke ich in mein Telefon. Keine Ahnung, ich rufe mich ja nie an. Fesra, Dann ist das allein, wenn ich sie das zweite Mal gesagt habe, würde ich sie wissen. Ja, Fesra, ich glaube, das ist nur ein Konter auf deine schlechte Anmache, bei der du versucht hast, die Telefonnummer von jemandem rauszufinden. Nein, es ging ja darum, dass die Person, die Frau in dem Moment, sagte, hey, ich habe eine neue Telefonnummer. Ach so. Initial. Ja? So, woraufhin von mir die Frage zurückgestellt wurde, ja, wie lautet sie denn? Und dann die Antwort daraufhin kam, ja, woher soll ich das wissen? Ich rufe mich ja nie selber an. Ah. Ja, das war eine Anmache von ihr dann. Genau. Das war eine Anmache, hat sie genau dann gesagt, deswegen muss ich dich jetzt anrufen, dann hast du meine Nummer ja auch. Aber dafür brauche ich dann erstmal deine und so. Ne? Nicht? Ja. Lief das so weiter? Sie hat sich wahrscheinlich im Fragen noch überlegt, ach nee, den will ich doch nicht. Auch möglich. Hat dann gesagt, das ist auch und möglich, hat dann ja gesagt, nee, ich kenne ja meine Nummer nicht. Ja. Ja. Und hat ja funktioniert, oder hast du jetzt die Nummer? Ich bin einfach mit ihr nach Hause gegangen. Ach so. Okay. Ja. Das ist schon für Fortgeschrittene. Also das. Ja, genau. Es war irritierenderweise meine Frau. Egal. Ach so, also die hattest du quasi eh. Die Frau? An der Backe. Genau. War ich schon rum. Ja, also ja, war ich schon muss rum. Aber sagen, ich kann meine eigene Telefonnummer auch nicht. Und, nee. Ich kann meine? Doch, ich kann aber meine, also meine Handynummer kann ich, die Festnetznummer nicht. Ja. Aber die Handynummer habe ich in meine Wunschnummer bekommen. Oh. Die da lautet? 5 € und dann ging das. Die da lautet? 0800. Du kennst ja meine Nummer, das ist ja schön. Richtig. Ich kann sie sogar auswendig. Ja, weil es eine Wunschnummer ist. Und das ist, ja genau, es ist eine Wunschnummer. Also es wiederholt sich ja richtig? Ein Ziffernblock. Ich habe mir die damals gewünscht. Und deswegen denken die Leute immer, ich würde den ersten Ziffernblock nochmal wiederholen. Und es genau. Ist etwas erklärungsbedürftig, ja. Meine Nummer ist 123. Ja, 1, 2, 3, ja, habe ich schon. 1, 2, 3. Genau. Ja, hab ich doch schon. Ja, nochmal. Ja, hab ich doch. Was? Schön, gefällt mir. Ja, solche Gespräche kenne ich. Ja, ist richtig. Ja. Wie gesagt, ich trauere immer noch meiner Kontonummer bei der Deutschen Bank hinterher. 0101600. Lieber schön. Ja, die ist gar nicht übel. Aber die hast du jetzt nicht mehr. Was ist passiert? Ich mochte die Bank nicht mehr. Obwohl es ja die Beraterbank ist. War das nicht die Dresdner? Ich glaube auch. Was? Bei mir sagt er noch 69 Stunden oder so. Die einzig wahren PCs. Die Abmod? Das ist... Wie macht man das? Was sagt ihr denn da so immer? Tschüss, das war's. Ach so. Und wie machen die das? Ah. Ach so. Ah. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Ja, kann ich alles. Nächstes Mal mache ich das alles alleine hier mit dem Abschaltimpuls. Ach so. Ach so, ihr seid tatsächlich schon... ach so. Ja, ich dachte, das wäre eine Warnung irgendwie demnächst in den nächsten... Ach so, ja, das war mir nicht bewusst. Ja, also das war es wieder mit dem Abschaltimpuls. Ihr könnt jetzt abschalten. Ich schalte jetzt auch ab. Die Kollegen haben schon abgeschaltet, weil die irgendwelchen komischen Apple-Rechner benutzen, die nichts mehr aufnehmen können. Mein Windows-PC könnte noch 70 Stunden lang weitermachen, aber das erspare ich euch. Also Feedback geben über diverse neumodische Medien, E-Mail, Kommentar, Thread, was weiß ich, Rauchzeichen. Und nächstes Mal einschalten, wenn es wieder heißt. Abschaltimpuls. So, jetzt ausmachen. Tschüss. Ja. Jetzt kann ich auf Stopp drücken, oder? Ja.